Ja, hallo, ich begrüße euch zu unserer zweiten Veranstaltung. Wir haben jetzt Gäste auf dem Podium oder weitere Gäste auf dem Podium. Ich würde euch kurz sagen, wie wir uns das heute vorgestellt haben. Wir würden erst hier vorne unter uns diskutieren und eure Zwischenfragen und Verständnisfragen sind jederzeit willkommen. Und wir würden dann im Anschluss dass sozusagen die Dinge, die Themen, die wir heute besprochen haben, im Plenum diskutieren. Ja, ich stelle vielleicht zuerst mal unsere Gäste vor. Von mir aus gesehen auf der äußersten Linken, das ist die Kollegin Ariane Brenzell. Ariane hat hier auch an der FU studiert und hat promoviert zum Thema Subjekt- und Geschlechterverhältnisse im neoliberalen Kapitalismus. Und sie arbeitet zurzeit am Berliner Krisen- und Beratungszentrum für vergewaltigte Frauen und arbeitet seit 2009 als Psychotherapeutin. Ja, links neben mir, das ist Ulrike Eichinger. Sie ist Sozialarbeiterin und Erzieherin und hat eine Dissertation geschrieben mit dem Titel Zwischen Anpassung und Ausstieg, Perspektiven von Beschäftigten im Kontext der Neuordnung sozialer Arbeit. Darüber werden wir gleich noch reden, weil sie gewissermaßen eine doppelte Perspektive auf Praxis mitbringt. Das eine ist sozusagen ihre eigene Forschungs- und Berufspraxis und das andere ist die Praxis ihrer Interviewpartner und Interviewpartnerinnen, die sie befragt hat, wie sie denn mit der neoliberalen Veränderung und Durchstrukturierung ihrer Arbeitsverhältnisse, wie sie sich da zurechtfinden, wie sie damit umgehen. Ja, rechts von mir Christoph van Dreyer arbeitet, schreibt auch eine Promotion, ich muss mal den Titel suchen, Drogenkonsum als begründete Handlung. Die liegt hier auch aus, hattest du gesagt. Die Konzepte erarbeitet nämlich für das Projekt Selbstverständigung über Drogengebrauch oder auch mit der schönen Abkürzung PROST mit D, www.prost.org und ist in der Drogentherapie, Drogenberatung beruflich aktiv. Ja, jetzt müssen wir noch uns vorstellen. Ja, ich bin Anna und ich bin auch seit einem Dreivierteljahr jetzt ungefähr in der Assoziation tätig in unserer AG Berufspraxis und ich mache mit die Podiumsmoderation heute. Ich bin Michael, ja auch von der AG Berufspraxis und wir haben uns, als wir das vorbereitet haben, haben wir uns verschiedene Fragen gestellt, die wir gerne an die Praktikerinnen weiterreichen würden. Und wir haben sozusagen, um ein bisschen zu erklären, wie wir auf diese Fragen gekommen sind, möchte ich vorab nochmal vier kurze Thesen vorstellen, die für unsere Überlegungen so gewisse, in Anführungsstrichen, Essentials, nicht in Stein gemeißelte Essentials waren, wie wir auf Praxis gucken. Eben inspiriert durch die kritisch-psychologische Praxisforschung. Manche von euch werden die Kernaussagen dazu auch schon kennen. Also die erste, ich weiß nicht, bin ich zu verstehen, ich sitze etwas weit vom Mikro. Schlecht? Dann nehme ich doch lieber das andere. So, jetzt geht es besser. Aha, viel besser. Nicht im Ernst, oder? Ja, also die erste These ist, die Probleme, mit denen man es in der psychologischen Berufspraxis zu tun hat, sind nicht zu verstehen ohne die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Strukturen, in denen sie auftreten. Das ist eigentlich heute früh in dem Vortrag von Michael Sonntag schon sehr gut begründet worden. Das gilt für die Probleme der Praktikerinnen genauso wie die der Klientinnen. Gesellschaftliche Bedingungen wie zum Beispiel Erwerbslosigkeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder Mobbing sind als potenzielle Voraussetzungen von psychischem Leiden zu analysieren. Entscheidend ist aus unserer Sicht oder auch aus der Sicht anderer Leute die Frage, inwieweit die Betroffenen eben Einfluss auf ihre bedeutsamen Lebensbedingungen erhalten oder nicht. Morris Markert hat das so formuliert, man muss psychologisch klassifizierte Probleme danach zu unterscheiden, wie weit ihre Lösung oder Ermäßigung auch im Rahmen der jeweiligen Lebensumstände möglich ist. Es gibt hier kein Alles oder Nichts. Er hat dann noch sinngemäß hinzugefügt, es gibt zwar kein richtiges Leben im Falschen, es heißt aber nicht, dass es überhaupt nichts Richtiges gibt. Zweite These, also aus der ersten These ergibt sich eine Kritik an einer Wahrnehmungsweise, die von kritisch-psychologischen Autorinnen Personalisierung genannt worden ist, und gemeint ist dabei die Tendenz, Probleme allein bestimmten Individuen zuzuschreiben und darüber die dahin führenden, die zu der Problematik führenden gesellschaftlichen Bedingungen auszublenden. Auch das ist ja heute früh schon thematisiert worden. Personalisierung gilt dabei manchen Autorinnen nicht nur als berufs- oder forschungspraktischer Kunstfehler, sondern potenziell auch als psychodynamischer Abwehrvorgang. Dritte These, als Berufspraktikerin werden Psychologinnen durch die bestehenden Strukturen oft, werden ihnen also Handlungsweisen nahegelegt, die ihren eigenen Ansprüchen widersprechen. Es fängt an, dass man vielleicht genötigt ist, Diagnosen zu formulieren, dass man gewisse institutionelle Hierarchien beachten muss, bis hin sozusagen zur Durchrationalisierung der eigenen Arbeit oder dass man wegen knapper Ressourcen überlastet ist und eigentlich nicht das machen kann, was man will. In der kritischen Psychologie wurde diskutiert, ob das Wissen um solche Zwänge und Dilemmata sozusagen der Fachterminus des Zusammenhangs und Widerspruchswissen, ob das also daran geknüpft ist, dass ich bestimmte analytische Begriffe kenne oder ob das ein Phänomen ist, das sich eigentlich allen Praktikerinnen wenigstens implizit aufdrängt. Ja, und Praxisforschung in diesem Sinne sollte also folglich die gesellschaftlich eingebettete Situation von Klientinnen und Praktikerinnen im Blick haben. Und zentral wäre unseres Erachtens, und jetzt kommt wieder das große Wort, die emanzipatorische Relevanz. Dieser Gesichtspunkt, den also Klaus Holzkamp vor rund 4 Jahrzehnten sozusagen klassisch programmatisch formuliert hat. Zitat, emanzipatorisch relevant wäre eine psychologische Forschung, sofern sie zur Selbstaufklärung des Menschen über seine gesellschaftlichen und sozialen Abhängigkeiten, emanzipatorisch relevant wäre eine psychologische Forschung, sofern sie zur Selbstaufklärung des Menschen beiträgt und darüber seine gesellschaftlichen und sozialen, es ist falsch notiert, ich kann es nicht korrekt zitieren, es tut mir leid. Es geht auf jeden Fall darum, dass die emanzipatorische Relevanz im Kern darin besteht, gesellschaftliche und soziale Abhängigkeiten zu überwinden. So, und von dieser programmatischen Ebene von 1970 wollen wir jetzt auf die Mühen der Ebenen, die Mühen der Ebene zu sprechen kommen. Und die erste Frage, die wir uns und die wir jetzt sozusagen an die Praktikerin weiterreichen möchten, die wir uns gestellt haben, die erste Frage ist, es ist ja in aller Munde sozusagen der Praxisschock, der nach der Hochschule kommt. Und die Frage ist, wie transformiert man eigentlich das, was man an der Uni gelernt hat, wie transformiert man das auf die Probleme, mit denen man es in der Berufspraxis zu tun hat? Was ist sozusagen dasjenige, was man da mitgenommen hat und welche Transformationen macht es durch? Das wäre so die erste Frage, die ich mal an unsere Runde weitergeben möchte. Okay. Ich möchte dazu sagen, ich habe zwei Berufe, also mindestens. Ich mache Theoriepraxis und ich mache Praxispraxis. Das macht es nochmal ein bisschen anders, das Problem, das stellt sich. Ich habe zum einen Forschungsprojekte gemacht, zu welche Dimension von Hegemonie oder wie Hegemonie durch Geschlechterverhältnisse und das Vergessen von Subjektstandpunkten aufrechterhalten wird. Zum anderen arbeite ich jetzt seit 10 Jahren, zuerst mit Mädchen mit Behinderung und sexuellen Gewalterfahrungen, seit 5 Jahren im Krisen- und Beratungszentrum für vergewaltigte Frauen. Das heißt, ich habe immer eine theoretische Reflexionspraxis und dann in der Regel jetzt die letzten 5 Jahre, 20 Stunden eine Praxis. Und ich möchte nochmal hier zu diesen Theorie-Praxis-Verhältnissen sagen, auch eine Theorie-Praxis ist ja eine Praxis, die sich vornehmlich allerdings auf Texte und Forschung bezieht. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen, weil eine Praxis, in der ich arbeite, das stelle ich jetzt kurz vor, bezieht sich auf die Versorgung oder Unterstützung und Krisenangebote für vergewaltigte Frauen. Die Transformation ist in diesem Fall nicht so schwierig gewesen, weil das ist ein Produkt, dieses Krisen- und Beratungszentrum für vergewaltigte Frauen ist ein Produkt, was erkämpft wurde. Es wurde erkämpft von der Frauenbewegung. Das heißt, bestimmte Voraussetzungen der Isolierung, Vereinzelung, der Psychologisierung, der Diagnostik treffen da in dieser Weise nicht zu. Die Kämpfe müssen immer wieder geführt werden. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist in Zeiten der Kürzung nicht so, dass es irgendwie immer satt Stellen gibt, dass es im Moment senatsfinanziert, dass das Versorgungsangebot ausreicht, dass es nicht auch politische Sachen gibt, die immer wieder erkämpft werden müssen, zum Beispiel die Stigmata zu sexualisierter Gewalt, obwohl es scheinbar immer wieder Debatten gibt, die auflösen. Das stimmt so nur oberflächlich. Aber ich kann jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, sondern möchte darauf eingehen, was eigentlich die wesentlichen Punkte sind, die das möglich machen, für mich eine kritisch-psychologische, in dem Fall auch feministische Praxis, nicht umzusetzen, sondern darin zu versuchen, zu verwirklichen, auszubauen und gegen sogenannte Personalisierung, wie es in der Psychologie heißt, also gegen das Aufrechterhalten von bestimmten Herrschaftsverhältnissen vorzugehen. Und ich fange einfach mal mit drei Punkten an. Das eine ist die Frage, was sind eigentlich die Grundzüge dieser Beratungsstelle oder Beratungs- und Kriseninterventionsstelle? Es gibt drei Grundzüge, Haltungen, die sich aber auch in die Bedingungen übersetzen. Das eine ist Parteilichkeit, das heißt nicht, jeder Person, die kommt und Unterstützung wird, kommt, wird alles geglaubt. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil es ist keine Ermittlungsstelle, sondern es heißt, dass die Frauen, die kommen, sich nicht rechtfertigen müssen, sich nicht irgendwo zeigen müssen. Das ist eine Beratungsstelle für Frauen. Und dass es Parteilichkeit heißt, dass die Widersprüche gesellschaftlicher Verhältnisse in der Beratung mitreflektiert werden. Also dieses ewig zitierte Beispiel, die häusliche Gewalt, die Frau, die geschlagen wird und zu ihrem Mann zurückkehrt. Ich frage mich, warum das eigentlich so ein oft zitiertes Beispiel ist, wo es doch sonst niemand interessiert, was mit den Frauen passiert. Also es ist mir nur so aufgefallen heute Morgen, aber dass sozusagen die Widersprüche und das mitreflektiert werden in der Beratung, heißt, dass es ein bestimmtes Verständnis, was immer wieder erneut wird, über gesellschaftliche Entwicklungen und Tendenzen gibt. Zum Beispiel, welche Folgen haben neoliberale Strukturen, Abbau von Sozialem und so weiter, ein größerer Rechtfertigungsdruck für das Thema sexuelle Gewalt. Da gab es ganz gute Studien zu, die wir natürlich dann irgendwie auch reflektieren. Es heißt, dass weniger Frauen sich lösen können aus diesen Gewaltbeziehungen, weil ökonomische Selbstständigkeit größer geworden ist. Das wären so Hintergründe, die mitreflektiert werden in der Beratungsarbeit. Der zweite Grundsatz ist Kostenfreiheit. Es soll keine, die da kommt, zahlen müssen. Auch da findet der Kampf eben nicht auf der Ebene, wir handeln das nicht mit der Frau aus, kannst du zahlen, kannst du nicht zahlen, können sie es nicht, sondern das sind politische Kämpfe, die woanders stattfinden, nämlich, dass eine bestimmte Versorgung durch öffentliche Gelder weiterfinanziert wird. Das dritte ist Anonymität und Vertraulichkeit natürlich, auf Wunsch anonym, sodass keine diese Verfahren wie bei der Kasse irgendwo sich vorstellig werden müssen, Gutachten bekommen, dass die in diesem Setting nicht nötig werden. Und das vierte ist, jede Frau hat ein Recht auf Unterstützung und auf ihren eigenen Weg darin. Es gibt keine vorgegebenen Wege, mit denen sie kommt, sondern es wird sondiert, was ist eigentlich das Hilfreiche für die, die kommen in der Situation. Das kann sein, gar nichts ist hilfreich, was angeboten werden kann in der Beratungsstelle oder Kriseninterventionsstelle. Das wären so Grundzüge auf der Ebene der Bedingungen dieser Beratungs- und Kriseninterventionsstelle, wo es heißt, für uns oder für mich jetzt speziell, es geht darum, um die Bedingungen der Anlaufstelle zu kämpfen und das eben nicht in dieser individualisierten, rausgelösten therapeutischen Form zu machen, sondern auf einer anderen Ebene politisch zu erkämpfen. Da hatten wir irgendwie das Glück, es gab mal eine Frauenbewegung, die das durchsetzen konnte und einen rot-grünen Senat und so weiter. Das wäre heute wahrscheinlich schwieriger, neu durchzusetzen. Zwei weitere Punkte. Es geht ja da um schwere Gewalterfahrungen, oft sehr schwere, extreme Gewalterfahrungen, langanhaltende Gewalterfahrungen. Also geht es viel um diesen konjunkturell hoch benutzten Traumabegriff. Zu gucken, mit was kommt eine, hieß ja in der Diagnostiksprache posttraumatisches Belastungssyndrom oder psychische Störung oder Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung. Wir versuchen, wir müssen es nicht machen, das ist die Bedingung, die sozusagen in dieser Beratungsstelle besteht. Das heißt, es geht darum zu gucken, wo bestehen eigentlich Probleme in der Lebensführung nach sexualisierter Gewalt. Da kommt nochmal dieser Begriff der Lebensführung, der in zwei Hinsichten relevant wird. Das sind keine zwei Begriffe, deshalb auch vielleicht ist der Begriff von vorhin Vermittlungskategorie schwierig, sondern es sind zwei Perspektiven. Das eine ist die Subjektperspektive, wo bestehen aus Sicht der Frau, die Unterstützung sucht, Probleme in der Lebensführung nach sexualisierter Gewalt, nach dem Überleben davon? Und wo sind eigentlich Probleme in der Lebensführung im Hinblick auf gesellschaftliche Strukturveränderungen auszumachen? Das sind zwei Perspektiven auf ein Problem, was aber in unserer Beratungsarbeit möglichst mitreflektiert wird, aber nicht nur in der Beratungsarbeit, sondern auch in der politischen Arbeit, Vernetzungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, Lobbyarbeit, was auch immer dazu gehört, dieses ganze Feld irgendwie überhaupt als gesellschaftlich relevantes Problem und nicht als Problem einer einzelnen Person deutlich zu machen. Das heißt, das ist vielleicht meine persönliche Verwendung der kritischen Psychologie, nach Handlungsfähigkeit zu gucken, warum kommt eine, wo hat sie eigentlich Risse in der Handlungsfähigkeit, sage ich jetzt mal, oder Probleme, Konflikte nach einer Gewalttat. Aber nicht, wo hat sie die Probleme, sondern wie entstehen zum Beispiel Probleme durch gesellschaftliche Veränderungen. Ein Beispiel, was ich immer sehr einleuchtend finde, Jobcenter, Verschärfung, Effizienzkriterien im Jobcenter, ein immer größerer Beweisdruck, auf welche die Leistungen haben wollen, ein immer größerer Rechtfertigungsdruck, was zu einem Drehtüreffekt in dem Sinne führt, dass eine Frau, die eine Vergewaltigung überlebt hat, möchte das nicht sagen, sie möchte sich nicht rechtfertigen, sie kann es auch nicht sagen, weil es sozusagen die Bilder wieder hochholt. Also was passiert da eigentlich an Prozess, an einem sozial-gesellschaftlichen, also sozial, das sind die Begegnungen mit den einzelnen Beratern, aber auch gesellschaftlich der Umstrukturierung und den Maßgaben des Jobcenters, dass sich das sogenannte Trauma fortsetzt und nicht ein singuläres Ereignis bleibt oder geblieben ist, sondern ein traumatischer Prozess in dem Sinne, wo gesellschaftliche Machtverhältnisse, einmal soziale, das kann auch der Ehemann sein, der immer Rache, Rache, Rache will, aber auch gesellschaftliche Verhältnisse der Umstrukturierung bestimmter Bedingungen, die den Beweisdruck indirekt verschärfen. Und ein anderes Beispiel, was ich auch super interessant fand, weil es eine Selbstforschung über unsere Lebensbedingungen in der Beratungsstelle, also auch der Beraterin gemacht hat, warum wird die Arbeit immer mehr, warum kriegen wir das nicht klar, haben wir alle einen Burnout, bis wir festgestellt haben, die Effizienz, die neuen Effizienzstrukturen der ganzen Versorgungs-, also Jobcenter, Krankenkassen, Rentenkassen, die ja die Ansprechpartner sind, wenn eine Frau jetzt nicht weiter arbeiten kann zum Beispiel oder was auch immer, die werden durch die Callcenterisierung, so habe ich das genannt und ich werde da heute Nachmittag in dem Workshop auch nochmal genauer drauf eingehen, werden durch die Callcenterisierung so zeitaufwendig und die Möglichkeiten, etwas persönlich zu begründen, wenn es überhaupt möglich ist, werden damit ausradiert, wenn ihr das so kurz nachvollzieht. Also das ist für mich dann aus meiner Forschungs- und meiner Theoriepraxisperspektive ein Verdichtungspunkt von Hegemonie und in der Anforderung in der Arbeit eine Vervielfältigung von Stress und Arbeit in der Versorgung und Unterstützungsangeboten für Frauen, die eine Vergewaltigung oder sexuelle Gewalt überlebt haben. Also immer unter Beweispflicht. Und wie verändert sich strukturell eigentlich diese Beweispflicht? Also einmal die gesellschaftliche Ebene einzubeziehen, aber auch dann die konkrete Unterstützungsebene, das in den Beratungen zu beachten. Das Konzept der Lebensführung, was der Holzkamp zum Ende sozusagen als letzte Publikation oder angefangene Publikation gemacht hat, hat diese Möglichkeit, diese beiden Perspektiven, nicht hier Lebensführung der Einzelnen und hier Lebensführung der Gesellschaft, wäre ja Quatsch. Es ist keine duale Begrifflichkeit, es ist eine Begrifflichkeit, die es ermöglicht zu sagen, aus der Perspektive der unterstützungssuchenden Person und aus der Perspektive der gesellschaftlichen Veränderung. Das heißt, ich mache jetzt noch einen zweiten Punkt oder eine Zusammenfassung. Es braucht, um die Sachen anzuwenden, die Sortierung der verschiedenen Ebenen, auf dem hilfreiche Hilfe, Unterstützung möglich sein kann. Sie ist nicht allein auf der individuellen Ebene möglich, ganz klar nicht. Sexuelle Gewalt sehen wir als ein durchaus sozial verursachtes und gesellschaftliches Problem. Wie soll man es anders sehen? Ja? Beim Tsunami wird das schwieriger. Die Ebenen zu sortieren, zu sagen, die lassen sich nicht psychologisch, wie du das auch heute Morgen gesagt hast, psychotherapeutisch allein lösen. Sie müssen auf verschiedenen Ebenen, das heißt dann auf Vernetzungsebenen, auf politischen Ebenen, auf Öffentlichkeitsarbeitsebenen und so weiter. Gelöst ist natürlich ein großes Wort, aber dafür aufmerksam, darauf aufmerksam gemacht werden, sensibilisiert und dass eben das nicht vermischt wird. Und dazu braucht es natürlich, und da sind die Hürden einer solchen Arbeit, wahnsinnig viel Zeit, weil es gibt einen Versorgungsauftrag, das heißt, es ist ein Krisenzentrum, da kommen, ich weiß nicht, 5.000 Menschen, Frauen im Jahr, das aufrechtzuerhalten mit einer Krisenhotline von 9 bis 18 Uhr und darin noch die Reflexion über die verschiedenen Ebenen von gesellschaftlicher Veränderung, wie sich das in den Beratungen zeigt, einzubauen, dafür Zeit vorzuhalten, aber auch die Kompetenzen und Fähigkeiten, das zu reflektieren. Das wären natürlich die Hürden. Und da wäre natürlich auch ein Auftrag an die, die Theoriepraxis machen, das mit der Praxis zusammen zu reflektieren, die die Praxis machen, ohne jetzt allein auf Personalisierungskritikmomente zu kommen. Weil das reicht meines Erachtens nicht aus, sondern es muss um diese strukturellen Bedingungen und wie das in eine Beratungsarbeit übersetzt werden kann, muss das reflektiert werden in diesem Zusammenhang. Und ich mache jetzt erstmal einen Punkt, weil es soll ja so eine Art Anne-Will-Podium hier sein, ne? Ja, in dem Fall bin ich Anne-Will. Nein, nicht ich, du bist Anne-Will. Ja, ich genau. Sage ja, ich bin Anne-Will. Ich hätte auch gleich mal noch eine Rückfrage dazu. Du hast gerade gesprochen davon, dass die verschiedenen Ebenen unterschieden werden müssen und unbeschadet sozusagen interdisziplinärer Zugriffe. Könntest du in 2, 3 Sätzen vielleicht umschreiben oder würdest du sagen, dass es sowas wie eine genuin psychologische Ebene gibt? Und wie würdest du die umreißen? Und wo würdest du sozusagen, also wir haben das in unseren Vorbesprechungen Baustellenanalyse genannt, also wo würdest du sagen, okay, da ist eigentlich, da müssen wir noch weiter dran arbeiten? Also auch sowohl theoretisch wie praktisch. Genuin psychologisch, das ist natürlich jetzt fast eine Fangfrage, ne? Ich glaube, es gibt sowas, weil zum Beispiel eine Gewalterfahrung, also eine schwere, nicht verarbeitbare Gewalterfahrung, die Unterstützung erfordert, Auswirkungen haben kann, die, also Symptome sind individuell getragen, so kann man es sagen. Also körperliche Dissoziation, das Wegsacken der Beine, das Aussetzen von kognitiven und Fluchtmöglichkeiten, wenn irgendwas erinnert, würde ich sagen, es ist ganz wichtig, diese genuin psychologische, ich müsste darüber nachdenken, ob ich diesen Begriff so halten möchte, aber eine Ebene zu haben, und da bin ich sehr froh über meine Psychotherapieausbildung und meine Traumatherapieausbildung, die sich da nicht widerspricht, finde ich, wenn es sozusagen in Kombination mit diesen Ebenen geht. Aber ich würde sagen, es ist ganz wichtig, weil das andere wäre ja, ich komme, eine Person will Unterstützung, ich sage, okay, kein Problem, lass uns das politisch diskutieren, hier ist was im Argen in dieser Gesellschaft. Funktioniert meines Erachtens nicht immer. Manchmal vielleicht schon. Das muss man sondieren sozusagen oder zusammen erarbeiten. Vielleicht so gut, so kurz, so weiß nicht, ja? Also meine Frage ist, wenn ihr diese 2 Ebenen herausgearbeitet habt, diskutiert ihr die dann auch mit den Frauen? Also auch vor allen Dingen diese objektivierende Sichtweise im Hinblick auf gesellschaftliche Verhältnisse, die in der Lebensführung eine Rolle spielen können? Und bietet ihr das irgendwie an oder wie fließt das dann in eure Arbeit ein? Das würde mich interessieren, weil ich sozusagen auch an diesem Problem, mit diesem Problem beschäftigt bin oder konfrontiert bin. Also in der Regel ist in der Arbeit in der Beratungs- und Krisenstelle, das ist in der Regel nicht, also klar, bei Bedarf, wenn das diskutiert, klar, aber in der Regel ist das nicht der Bedarf, so erstmal, sondern mit unerklärlichen individuellen Phänomenen klarzukommen, die einmal einen Riss durch das ganze Leben gezogen haben und nichts ist so, platt das klingt, nichts ist mehr, wie es vorher war. Nee, es ist gar nicht der Bedarf. Wir haben ein Projekt gemacht, das werde ich auch heute Nachmittag vorstellen, in Kooperation. Und da gibt es auch, Wildwasser zum Beispiel arbeitet ja betroffenenkontrollierter Ansatz, wenn sexuelle Gewalt verarbeitet ist, natürlich auch politische Sachen sind. Da ist die Trennung zwischen Beraterinnen und Betroffenen ja gar nicht in dieser Weise da, sondern es ist eine Verarbeitung der Gewalt, die das dann möglich macht, auf anderen Ebenen auch aktiv zu werden. So würde ich das jetzt von mir aus sagen. Ja. Aber das anzubieten als Diskussion ist in der Regel kein Bedarf. Aber kannst du denn kurz sagen, wie Frauen zu euch kommen? Ja, unterschiedlich, ne? Polizei, ganz viele über die Polizei. Also nie zwangsverschickt, sondern immer ein Angebot. Also viele übers Internet hören das, Welche kommen mit ihren Einzelfallhelferinnen? Welche kommen, weil der Gewerkschaftssekretär den wusste, dass es Lara gibt? Lara, dieses, ja, es ist halt sehr, sehr unterschiedlich, ja. Also es ist, ja, es ist, ich glaube, es ist relativ bekannt als Anlaufstelle in Berlin, aber das kann ich jetzt natürlich nicht wirklich sagen. Ich kenne die Stelle, aber ich wusste nicht. Ja. Es gibt eine Internetseite, also wenn man googelt, dann findet man das und da steht das Angebot auch drin und auch die Bedingung, dass es anonym ist und dass man auch kommen kann, also ohne darüber zu sprechen, über die Gewalt und solche Sachen sind ganz wichtig. Genau. Ja, ich hätte sozusagen vorläufig jetzt für die erste Runde nochmal eine letzte Frage an dich. Du hast es gerade schon angedeutet, du machst oder hast eine Psychotherapie und Traumatherapie-Ausbildung gemacht und hast gerade schon angedeutet, für dich, du siehst sozusagen, für dich widerspricht sich das nicht, für dich kombiniert sich das gut mit dem ich vereinfache es jetzt mal, mit dem politischen Aktivismus oder politischen Engagement. Meine Frage wäre jetzt noch, wie zu Hause fühlt man sich sozusagen in Bezug auf die Dinge, die man an der Uni gelernt hat und an der Uni richtig fand? Sozusagen leben die da weiter, kombinieren die sich auch mit den Theoremen, die man dort lernt, oder ist es irgendwie ein anders gearteter Transformationsprozess? Also niemand dort in der Beratungsstelle außer mir kennt die kritische Psychologie. So, die kommen, anderen Kolleginnen sind auch, es ist auch interdisziplinär, also pädagogisch, sozialarbeiterisch, psychologisch und so weiter zusammengesetzt. Wir haben es mal gemacht, dass eine Lisa, die ist leider heute nicht da, weil sie im Urlaub ist, eine Diplomarbeit dort in der Beratungsstelle geschrieben hat, die, das liest sich irgendwie nicht groß als für die anderen, die dort arbeiten, als für die Beraterin, als wunderbare, aufschließende Erkenntnis vermitteln. Da klafft es also, das sind andere Handwerkszeuge und zum Teil auch aus der feministischen Therapie und Beratung, wo ja auch gesellschaftstheoretische Sachen eine Rolle spielen. Also insofern würde ich sagen, ich bin die, für die das eine Rolle spielt, was damit zu tun hat, dass ich das studiert habe und auch praktiziert habe, theoretisch. Und wo ich mich nicht zu Hause fühle, ist die Psychotherapie. Ich habe mir vor 3-4 Jahren gesagt, ich mache nochmal eine Psychotherapieausbildung für Kassenanerkennung, eine tiefenpsychologische, und habe das einzige Institut gewählt, was aus dem PI kommt, nämlich das PPT. Die haben mit Schubenz so damals Kindertherapieprojekt gemacht. Das ist schon, wenn ich da nicht theoretisch sattelfest wäre, würde es mich umhauen. weil es wirklich eine sehr personalisierende, pathologisierende, delegierende Sichtweise dort auch in den Supervisionen gibt. Zum Beispiel, ist jemand psychotherapiefähig oder nicht? Muss man den zum Psychiater schicken? Braucht er erstmal Medikamente? Und so weiter. Also da braucht es schon, da taucht sehr viel Unbehagen auf, anders als in dieser Beratungsstelle, die ja ganz anders konzipiert ist. Deshalb finde ich das auch wichtig, geht es eigentlich in diesen vereinzelten Psychotherapien oder braucht es, wie hier Herr Sonntag auch gesagt hat heute Morgen, einfach andere Bedingungen und andere Arten von Institutionen, Organisationen, Projekten, was auch immer, wie man das Gebilde nennen sollte, von Psychotherapie oder subjektorientierten Unterstützungsangeboten. So. Schwer. Aber ich arbeite ja nicht umsonst bei Lara. So. Also das hat ja auch einen Grund, in so ein Projekt zu gehen. Aber Psychotherapie finde ich tatsächlich eine Herausforderung mit der ganzen institutionellen Vorgaben und wie das praktiziert wird. Ich finde, man kann das dann schon anders gestalten, aber es bleibt eine isolierte Tätigkeit mit einer isolierten Supervisorin, wo es sehr abhängig davon ist, wie deren personellen Sichtweisen sind. Ich suche mir natürlich dann die Supervisoren aus, die noch ein bisschen Hauch einer kritischen gesellschaftlichen Idee haben. So ist das dann aber ein sehr vereinzeltes Gewese, ja? Ja, wir kommen vielleicht nachher nochmal, also hoffentlich nachher nochmal auf diese Fragen zurück. Und du wirst ja nachher auch einen Workshop dazu anbieten. Ich würde jetzt erstmal sozusagen weitergehen, in meiner Eigenschaft als Anne Will, weitergehen zu unserem nächsten Gast. Ulrike, ich habe es vorhin schon gesagt, du hast sozusagen eine Doppelperspektivik auf die Praxis. Du bist sozusagen als Forscherin, hast du dich zunächst betätigt, als du deine Dissertation geschrieben hast. und du hast Leute, die in der psychosozialen Praxis arbeiten, befragt, wie sie mit den neoliberalen Veränderungen ihrer Arbeitsbedingungen, wie sie damit umgehen. Das habe ich jetzt sehr laienhaft formuliert, du kannst es vielleicht gleich noch besser darstellen. Vielleicht konzentrieren wir uns erstmal sozusagen auf deinen persönlichen Werdegang. Insofern Forschungspraxis auch eine Praxis. War das sozusagen, welche Transformationsarbeit musstest du leisten, um sozusagen das, was du an der Uni gelernt hast, in eine aktuelle empirische Diss umzuarbeiten? Das ist irgendwie eine sehr große Frage. Davon handeln wahrscheinlich die kompletten 200 Seiten auch, mehr oder weniger, aber vielleicht kannst du trotzdem mal einen Eindruck davon geben. Ja, versuche ich ganz kurz, weil tatsächlich der Ausgangspunkt für mein Praxisforschungsprojekt war meine Berufserfahrung als Einsteigerin quasi im Feld der sozialen Arbeit. Und zwar war Ausgangspunkt folgendes, dass mein damaliger Arbeitgeber meine Stelle über die sogenannte Fachleistungsstunde zu finanzieren hatte, was einige wohl kennen. Und Anliegen meines Arbeitgebers war es jedoch, über diese Fachleistungsstunden nicht nur meine Stelle zu refinanzieren, sondern auch wirtschaftliche Rücklagen zu bilden aufgrund des höheren wirtschaftlichen Risikos, was für ihn mit diesem Finanzierungsmodell verbunden ist. Das hatte letztendlich für mich zur Folge, dass die Arbeitsdichte enorm groß wurde und ich versuchte in meinem Team das zu problematisieren und das endete letztendlich damit, dass es irgendwann Thema in der Supervision war, wo mein Team dann letztendlich zu dem Schluss kam, dass ich einen persönlichen Autoritätskonflikt hätte, den ich dann eben auch irgendwie am besten in der Psychotherapie irgendwie weiter bearbeiten sollte und nicht mit dem Betriebsrat, was eher so meine Strategie oder meine Überlegung gewesen wäre in der Situation. Ich war damals ziemlich frustriert und habe mich dann aber gefragt, wie gehen denn eigentlich andere damit um? Also ich habe mich so ein bisschen in so einer Sackgasse gefühlt in meiner Berufspraxis und wollte aber mehr darüber erfahren, ob andere vielleicht pfiffigere Ideen hatten wie ich. Ja, also die quasi nicht unmittelbar in so einer Sackgasse und so einer Frustrationssituation enden. Und habe mich dann auf den Weg gemacht. Dann hast du sozusagen das, was du selbst erfahren hast, quasi verallgemeinert und hast, wolltest das auch von deinen Interviewpartnerinnen und Partnern wissen. Na, ich wollte wissen, einfach an welchen Punkten sie Veränderungen wahrnehmen in ihrer Arbeitssituation und wollte wissen, wie sie damit umgehen, also wie sie das interpretieren und welche Handlungsmöglichkeiten sie sehen, damit umzugehen. Mhm. Das wollte ich wissen. Also letztendlich auch, was gibt es für einen Spielraum eigentlich, ja, und auch wie vielfältig kann sich dieser fundamentale Strukturwandel, der eben in Stichworten eben immer ganz gut auf den Punkt zu bringen ist, Ökonomisierung der Dienstleistung der sozialen Arbeit und auch einer programmatischen Neuorientierung im Rahmen des aktivierenden Staats. Also wie konkretisiert sich das eigentlich in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, in denen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter tätig sind? Und haben deine Interviewpartnerinnen, haben die auch thematisiert, was wir vorhin in den Thesen so ein bisschen angesprochen haben, Theorie-Praxisbruch beziehungsweise dieses Zusammenhangs- und Widerspruchswissen, dass die Leute eben die Erfahrung machen, okay, ich habe in meiner Ausbildung, in meinem Studium habe ich eigentlich dies und das gelernt, so und so sollte es laufen, das wären meine Ideale, meine Ansprüche an die eigene Arbeit und ich kann dem aber unter den aktuellen Bedingungen nicht nachkommen. Ist das thematisiert worden und wie haben die Leute das denn thematisiert? Also dazu muss ich sagen, ich habe keine Leute interviewt, die jemals was meines Wissens zumindest über kritische Psychologie gelesen haben. Also somit war es jetzt auch kein Thema, was ich irgendwie mit ihnen diskutiert habe. Naja, die Theorie würde ja besagen, dass nicht nur kritische Psychologinnen so eine Erfahrung machen, sondern andere Leute auch. Deswegen. Sicherlich, aber ich glaube auch kritische Psychologinnen würden sagen, dass es dieses Wissen sozusagen erst aufzuschlüsseln gilt und dass man das sicherlich quasi mit allen in der Praxis tun kann. Aber dieser Prozess tatsächlich dieses stetigen Austauschs und dieses gemeinsamen Herausarbeiten dieses Wissens, das war mir aufgrund meines Forschungssettings nicht möglich. Also ich habe versucht, die Leute, soweit es geht, mit einzubeziehen. Also ich habe Interviews geführt und habe die Interviews danach auch den Leuten nochmal vorgelegt in verschriftlichter Form und habe eben nachgefragt, sind es tatsächlich die Sachen, die euch wichtig sind, wollt ihr Änderungen vornehmen und so weiter, aber da hörte es quasi auch schon auf. Ja, also wer Interesse hatte, hat noch quasi meine Arbeit bekommen, aber mehr war nicht möglich aufgrund der Anlage. Ja, also es war nicht irgendwie ein Verbund von Praktikerinnen, zumal die waren aufs ganze Bundesgebiet verstreut. Wäre aber spannend gewesen. Du hast ja sozusagen aus deinem persönlichen Werdegang so, schon zwei Umgangsmuster angedeutet. Das eine ist, Ulrike Eichinger hat ein Autoritätsproblem. Und das andere ist, ich gehe aber erstmal zum Betriebsrat wegen dieser Praktiken, die hier am Arbeitsplatz herrschen. Was für, also damit sind ja sozusagen, wären schon zwei Muster vielleicht angedeutet. Was für Umgangsmuster hast du dann, haben sich dann in den Interviews gezeigt? Ich würde gerne, wenn die Zeit dafür da ist, ein bisschen ausholen und vielleicht an einem ganz konkreten Beispiel so als Einstieg aufzeigen, an welchem Punkt sich dieser Strukturwandel für die Praktikerin auch konkretisiert hat, weil ich denke, denn ist es auch verständlicher, was die Spezifik dieser quasi unterschiedlichen Bewältigungsformen ausmacht oder warum das eigentlich so spannend ist. Also wie gesagt, ich habe Interviews geführt und habe versucht, in der Auswertung sogenannte historisch-strukturelle Aussagen herauszudestillieren über Handlungsmöglichkeiten, die Praktikerinnen sehen. Zunächst ganz grob sahen die Fachkräfte diesen ganzen Wandel sowohl als Qualitätssprung als auch als Qualitätsabsenkung, was ich irgendwie ganz spannend fand, dass es so gleichzeitig nebeneinander stehen kann und diese Ambivalenz zieht sich aber quasi durch in der Wahrnehmung der Praktikerin. Das ist keine eindeutige Schwarz-Weiß-Bewertung der Neuerungen gibt. Ich konnte dann verschiedene spezifische Handlungskonflikte ermitteln und würde das ganz einfach an einem Beispiel konkret machen, nämlich an dem Beispiel, was ich eben aus meiner eigenen Berufspraxis quasi schon angeführt habe, diese neuen sogenannten prospektiven Finanzierungsmodelle. Fachleistungsstunde ist ein Beispiel dafür, ein anderes ist die Projektfinanzierung. Die Leute, die ich interviewt habe, die haben das durchaus als eine fachlich effektivere Form der Mittelvergabe bewertet, wenn, so betonten sie, bei der Beantragung von Mitteln tatsächlich Ziele und Zielgruppen genauer präzisiert werden müssten und auch das geplante methodische Vorgehen genau dargelegt werden müsste. Das war kein Selbstverständnis in der sozialen Arbeit zuvor. Das haben sie tatsächlich als Form von Professionalisierung erlebt. Die Finanzierungsmodelle bedeuten jedoch gleichzeitig auch für die Interviewpartnerin ein hohes wirtschaftliches Risiko. Einer beschrieb zum Beispiel, dass dieser Druck, der nämlich entsteht, wenn Termine mit einzelnen Klienten bei der Fachleistungsstunde nicht stattfinden, dann können die auch nicht in Rechnung gestellt werden. Ein Sozialarbeiter meinte eben, dass er das Problem für sich eben löst, um den Druck zu reduzieren, dass er einfach die Stundenrunden anfängt, nach oben, wohlgemerkt. Ja, dass er dann letztendlich mehr in Rechnung stellen kann. Problem dieser nicht ganz legalen Ausweichbewegung oder auch Form von passivem Widerstand, wie man das ja auch deklarieren könnte, ist, dass die eigentlichen strukturellen Ursachen seines Handlungsdrucks, nämlich eben diese neue Finanzierungsform und dieses höhere wirtschaftliche Risiko, nicht mehr öffentlich hinterfragt werden und somit auch unverändert bleiben. Zudem wurde auch in den Interviews deutlich, das fand ich recht spannend, dass diese wirtschaftlichen Risiken die Konflikte zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern zuspitzen, beziehungsweise erstmals auch zum Thema gemacht haben, weil man vorher in der sozialen Arbeit, gerade bei vielen kleinen Vereinen und Trägern, immer der Meinung war, man sitzt doch alle in einem Boot, man verfolgt die gleichen emanzipatorischen Ziele oder wie auch immer, da muss man sich irgendwie nicht darüber Gedanken machen, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Das natürlich ein Aushandlungsprozess ist. Wenn es dieses höhere wirtschaftliche Risiko gibt, wie soll es denn abgefedert werden? Auf wessen Rücken? Ja? Und das ist ein Konfliktthema. Leider zeigt sich zwischenzeitlich, dass flexibilisierte bis prekäre Arbeitsbedingungen sich mittlerweile im Feld der sozialen Arbeit großflächig durchgesetzt haben, so als Zwischeneinwurf. Deutlich wurde, dass dieser Wandel sich sehr unterschiedlich in den Praxen ausbuchstabieren kann. Dass es aber Aspekte gibt, die da relativ entscheidend sind, nämlich zum Beispiel die Art des Anstellungsträgers, ist es ein freier oder ein öffentlicher Träger, oder aber auch die Finanzierungsform der Praxisstelle. Zentrale Herausforderung aber für alle Beschäftigten, die ich interviewt habe, und ich glaube, das gilt auch für einige Psychologen, die eben auch genau in diesen Arbeitsfeldern beschäftigt sind und unter diesen Finanzierungsmodellen beispielsweise tätig sind, dass sie Bewältigungsweisen entwickeln müssen, die sowohl dem Einrichtungserhalt dienen, als auch der persönlichen Existenzsicherung und aber auch ihrer fachlich-ethischen Verantwortung Rechnung tragen. Und ich glaube, dass durch diesen Strukturwandel das drei Bestrebungen sind, die zunehmend miteinander in Konflikt geraten. Und dass das sozusagen die große Herausforderung aktuell darstellt. Nun aber eben die Frage, wie gehen die Leute damit um? Ich habe aus dem Interviewmaterial idealtypische Begründungsmuster herausdestilliert und möchte sagen, es ging mir nicht darum oder geht mir nicht darum, Praktikerinnen irgendwelchen Begründungsmustern zuzuweisen oder zuzuordnen, sondern darum, quasi ihre Bewältigungsform mit dem Strukturwandel zusammenzudenken und es angesichts des Strukturwandels zu verstehen. Und als Beispiel habe ich drei jetzt ausgewählt. Ein Begründungsmuster lautet, ich bin offen und nehme eine positive Grundhaltung ein zu den Neuerungen, weil ich in ihnen eine fachliche Weiterentwicklung sehe oder auch und hierdurch negativen Sanktionen entgehen kann. Eine weitere Form ist, ich nutze so eine Art Guerillataktik oder wie ich es eben auch am Beispiel gesagt habe, so eine Form des passiven Widerstands, da ich hierdurch zumindest negativen Folgen des Wandelns entgehen kann oder die mildern kann. Drittes und letztes Begründungsmuster, was so ein bisschen diesen Spannungsbogen auch zeigt, es gibt auch Begründungsmuster, die lauten, ich nehme eine kritische Haltung gegenüber den Neuerungen ein, um negative Entwicklungen erkennen und falls notwendig für strukturelle Verbesserungen eintreten zu können. Interessant ist, finde ich aber, denn weiter darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, wenn diese Begründungsmuster quasi handlungspraktische Relevanz bekommen. Welche Probleme handle ich mir da jeweils mit ein? Die Interviewten benannten das zum größten Teil sehr konkret selbst und das würde ich, wenn noch die Zeit da ist, kurz noch ausführen in Bezug auf diese drei Beispiele, die ich genannt habe. Bei dem ersten Begründungsmuster, was eben so diese positive Grundhaltung stark akzentuiert, kann zum Beispiel das Ausblenden von problematischen Konsequenzen des Wandels begünstigt werden. Nämlich wird angenommen, dass auch die neuen Anforderungen individuell aufgefangen werden können, was ganz häufig damit einherging, kann es eben so ein Streben nach kontinuierlicher Selbstoptimierung befördern, beziehungsweise auch Selbstausbeutung begünstigen. An eine Praxis, die eher an diesem zweiten Begründungsmuster orientiert ist, an dieser Form des passiven Widerstands ist festzustellen, dass damit relativ hohe psychische Kosten verbunden sein können. Warum? Ein Interviewter meinte eben ganz konkret, es ist immer die Angst vorhanden, entdeckt zu werden, weil es eben Praxen sind, die im Graubereich zur Illegalität liegen. Dann sei es auch eine Herausforderung, dem eigenen Korrektheitsanspruch zuwiderhandeln zu müssen, weil es quasi nicht die eigene Art wäre, auch nicht ordentlich Buch zu führen sozusagen. Und zudem bestehe auch eine Vereinzelungsgefahr, weil man eben auch nicht weiß, wen kann man von seinen eigenen Praxen erzählen. Ja, wem vertraue ich? Und ja, so viel dazu. Eine am dritten Begründungsmuster orientierte Praxis scheint mir oder denke ich, ist nur für diejenigen attraktiv, die auch über entsprechende Ressourcen verfügen und auch in dieser Form einsetzen wollen. Zumal auch eben das Risiko, die eigene Stelle zu gefährden, doch nicht unerheblich ist. Und gerade in Zeiten von befristeten Arbeitsverträgen ist das, glaube ich, auch ein Aspekt, der tatsächlich eine nicht unerhebliche Relevanz spielt. So, also ich hoffe, dass so ein bisschen klar geworden ist, wie ich das Wissen, was ich aus dem Studium in meine eigene Berufspraxis quasi mitgenommen habe, wieder jetzt erstmal über die Praxisforschung genutzt habe und mal sehen, wo demnächst weiter. Ja, vielen Dank. Gibt es dazu jetzt noch von euch aus direkte Rückfragen? Ist ja erstmal nicht, also von der Theorie, von der Theorie aus auch wiedererkannt habe und was auch ein Schlüssel zu sein scheint, dass du ja, so verstehe ich das wenigstens, in diesen Begründungsmustern restriktive Momente identifiziert hast. Also die Leute wählen sozusagen eine Bewältigungsweise und du machst aber deutlich, wie du es ja auch mit dem Begriff der psychischen Kosten umschrieben hast, dass sie, obwohl das für sie eine Lösung oder ein Zurechtkommen darstellt, sie sozusagen gleichzeitig ihre eigenen Interessen in irgendeiner Form beschneiden. Ja, genau. Motivation war nämlich, dass ich in diesen ganzen Fachzeitschriften zum Strukturwandel in der sozialen Arbeit immer solche Deutungen fand wie, naja, die Praktikerinnen, die sind alle ganz schweigsam, was sie an Widerstand noch leisten, ist irgendwie, dass sie das Abo ihrer Fachzeitschrift kündigen. Aber die mischen sich nicht ein, die passen sich nur an, und wo ich mir gedacht habe, naja, wenn sie das so tun, dann tun sie das sicherlich aus guten Gründen. Und wenn will ich die wissen, warum, erstmal die Frage, nutzen Sie nur so geringe Handlungsmöglichkeiten, wie in den Fachzeitschriften quasi suggeriert wurde? Ist es tatsächlich so? Und wenn Sie es tun, warum? Also weil so wurden auch, sag ich mal, Praktikerinnen immer ausgesprochen einfältig dargestellt, wo sich bei mir irgendwie ein großes Unbehagen und auch ein Widerstand gerührt hat. Da würde man sich mit Bourdieu wahrscheinlich auch fragen, ob sozusagen das Feld so strukturiert ist, dass quasi ein hierarchisches Verhältnis besteht zwischen der Wissenschaft, die also Urteile ausspricht, und die Praktikerinnen, die irgendwie Objekt dieser Urteile sind oder die sozusagen mit irgendwelchen Vorgaben halt zurechtkommen müssen. Würde ich jetzt mal so als Eindruck formulieren, dass da ein hierarchisches Verhältnis zu bestehen scheint. Wenn also die Praktiker derart in der Fachdiskussion derart abqualifiziert werden können. Also dazu kann ich vielleicht nur das sagen, dass es zumindest eine bequeme Haltung ist, mit Praktikerinnen umzugehen. Und solange sie sich eben selber auch nicht zu Wort melden oder man ihre Position hört, dann bleiben die auch erstmal unhinterfragt. Mhm. Ja, okay, dann vielleicht erstmal so weit. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu dir, Christoph. Du bist wiederum einer von diesen Praktikern und möglicherweise seid ihr ja in eurem Projekt zum Drogengebrauch auch mit ähnlichen Mechanismen konfrontiert. Aber vielleicht auch an dich zuerst die Frage, die wir schon hatten: wie ist bei euch sozusagen, wie gelingt euch die Transformation von den Dingen, die ihr an der Uni gelernt habt, jetzt in die Drogen Beratung umzusetzen? Ich finde das auch einen besonders spannenden Punkt, weil ja Kritiker, also auch unter uns, oder wir das kontrovers diskutieren, inwieweit also rationalistische Vorstellungen der kritischen psychologischen Theorie herumgeistern. Und der Drogengebrauch ist ja sozusagen, der Drogengebrauch könnte ja könnte sozusagen die Antithese zum Rationalismus sein. Ist vielleicht ein bisschen schräg, jetzt diese These. Will ich dir jetzt nicht aufnötigen, darauf zu antworten, aber mal so in den Raum geworfen. Ich finde es jedenfalls sehr interessant, was sie macht. Ja, also ja, wirklich interessante These. Ist ein bisschen Manfred Kappeler, der ja so in die Richtung gegangen ist, was Drogenkonsum betrifft, sozusagen sehr stark das Irrationale daran betont hat. Ich würde eigentlich gerade, wenn wir darüber sprechen, was wir eigentlich aus dem Studium in unserem Projekt mitgenommen haben, und auch bei uns ist ja die Transformation nicht so gravierend, weil wir sind irgendwie aus dem ASB entstanden. Das hatte eh schon immer eine Rückmeldung zur Praxis. Dann haben wir unsere eigene Praxis gemacht, sind im Moment noch in der einigermaßen komfortablen Position, dass wir uns einfach nicht finanzieren lassen. Dadurch aber umsonst arbeiten. Und was natürlich in die zukünftige Perspektive natürlich die gleichen Zwänge und so weiter uns für uns parat hält und die natürlich auch jetzt schon unsere Praxis irgendwie bestimmen, aber im Moment wir in gewisser Weise in einer Situation sind, eben wo diese Transformationsprozesse nicht so gravierend waren, sondern es einigermaßen aus dem eher praxisorientierten Studium im ASB einigermaßen direkt erwachsen ist. Und wenn man jetzt eben dann überlegt, was haben wir eigentlich aus dem Studium da mitgenommen, dann ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, tatsächlich gerade nicht das Irrationale, sondern der Punkt, das Subjekt und den anderen, den Hilfesuchenden oder wie man die Person bezeichnen will, in seiner Lebenssituation ernst zu nehmen. Und weil das ist ja gerade im Drogenbereich eine Sache, man hat das auf der einen Seite entweder so gehabt, dass das alles mit Sucht erklärt wurde, die ähnlich wie so eine Grippe, gibt es ja auch in anderen psychologischen Bereichen, eben wie so eine Grippe ziemlich unabhängig vom Subjekt erklärt wird und auch zumindest ziemlich unabhängig vom Subjekt therapiert wird. Manchmal dann sogar das Subjekt selbst erstmal gebrochen werden soll, um dann neu aufgebaut zu werden und so weiter. Also man hat ja so eine Schule in der Drogen, gerade in der Drogentherapie, eben mit einer starken Brutalität, die vielleicht eher diesem, wie Michael Sonntag das bezeichnet hat, Krankheitsfetisch nahe liegt irgendwie und das Subjekt so völlig rauslässt. Und auf der anderen Seite hat man so Vorstellungen, die sich eben auch in der Umstrukturierung, Ökonomisierung und so weiter der Beratungsstellen durchsetzt, die sehr stark in so eine Richtung geht von so einem Management, Managementsberatung, wo eben das Subjekt durchaus ernst genommen wird, insofern, dass es irgendwie einigermaßen autonom ist und irgendwie Entscheidungen treffen kann und so weiter, aber in den gesellschaftlichen Bedingungen wiederum nicht ernst genommen wird, sondern von denen eigentlich ziemlich abstrahiert wird, dann eben verschiedene Angebote gemacht werden, Konsumreduktion oder was auch immer, und die kann eben der einzelne Betroffene annehmen oder auch nicht. Und dann, oder er ist eben für sein Schicksal selbst verantwortlich. So. Und gegenüber diesen beiden Konzepten haben wir sehr stark ins Zentrum gestellt, und das haben wir ja auch in unserem kritisch-psychologischen Studium gelernt, eben den Betroffenen in seiner Lebenssituation ernst zu nehmen. Und deswegen eben auch eine ergebnisoffene Verständigung zu führen. Das heißt, bei uns ist es ja nicht so, dass Leute kommen und wir gucken mit denen zusammen, wie sie ihr schon vorher definiertes Problem des Drogenkonsums mit der vorher definierten Lösung der Abstinenz eben irgendwie bearbeiten können, sondern es ist eben eine ergebnisoffene Verständigung darüber, was sind die Bedeutungskonstellationen, unter denen Drogenkonsum als ja auch eine Möglichkeit des Handelns realisiert wird. Und welche Probleme ergeben sich aus diesen Konstellationen und wie sind die schließlich lösbar? Sind sie lösbar, indem man sich vor der Polizei versteckt, indem man weniger Drogen konsumiert, indem man eine andere Droge konsumiert und so weiter? Also tatsächlich einfach in einen offenen Austausch darüber geht. Was natürlich zweitens auch immer heißt und auch das, was wir im Studium ja ganz gut gelernt haben, dieses Ernstnehmen und das trennt ja auch die kritische Psychologie von nicht vielen anderen kritischen Ansätzen, dass das eben auch heißt, dass die eigene Weltsicht und das, was man da so rausarbeitet, eben nicht diese unhintergehbare Letztheit ist, sondern dass man, dass es eben das Subjekt ernst zu nehmen, eben auch heißt, neue Handlungsmöglichkeiten herauszuarbeiten und eben subjektive Theorien, mit denen Leute kommen, bestimmte Erwartungen, eben auch zu problematisieren. Und auch auf die dahinterliegenden Bedingungen hin zu analysieren. Eben nicht einfach in bloßen Bedeutungskonstellationen zu bleiben und eben den Standpunkt des Einzelnen als unhintergehbare Letztheit zu sehen und irgendwie nur zu gucken, aus dieser Sicht des Problems, wie könnte das zu lesen sein und quasi da irgendwie welche Tipps abzugeben, sondern tatsächlich eben dadurch, dass man das den Betroffenen in seiner Lebenssituation ernst nimmt, eben seine Sicht auf diese Lebenssituation auch problematisierbar wird. Das wären so die beiden Punkte, die wir vor allem irgendwie im Projekt vom Studium mitgenommen haben. Und wie läuft das denn ab? Also wie finden die Leute euch? Wie arbeitet ihr dann mit ihnen zusammen? Also die finden uns. Wir haben Flyer ausgelegt in ein paar Drogenberatungsstellen. Wir haben einen Internetauftritt und dann gibt es auch persönliche Verbindungen, wo der eine Teilnehmer den nächsten mitbringt oder auch Leute, die uns kennen, irgendwie Leute vermitteln. Oder eben was war auch, wir waren auf so einem Drogennetzwerktreffen von dem Sonics-Netzwerk, hatten uns da vorgestellt, unser Projekt, und dann war da auch jemand, der dann gar nicht aus Berlin kam, aber jemand in Berlin kannte, dem das empfohlen hat. Also sind so die verschiedensten Wege, über die Leute zu uns kommen. Und was wir dann eben im Post im Wesentlichen machen, wir haben jetzt sozusagen schon ein bisschen größere Strukturen geschaffen, einen Verein gegründet, in dem jetzt schon mehrere Projekte beheimatet sind. Aber Prost, von dem das alles ausging, ist im Wesentlichen eine einmal in der Woche stattfindende Selbsthilfe- und Forschungsgruppe, wo wir eben mit den Leuten, die kommen und die ihre Probleme lösen wollen, in so einen Austauschprozess reingehen, uns das eben mit diesen zwei Expertengruppen vorstellen, die Ute Osterkamp mal formuliert hat, die Experten, die psychologischen Experten, die irgendwie eben so dieses ganze Wissen über Kategorien, über bestimmte Zusammenhänge, auch über das Drogenhilfesystem und so weiter haben, und auf der anderen Seite die Experten ihrer selbst, diejenigen, die mit dem Problem zu uns kommen, von denen wir natürlich erstmal gar nichts wissen. Und wir hoffen dann eben, dass in diesem Prozess dieser zweistündigen Gruppentreffen sich die Experten annähern und dadurch eben auch die Probleme eben anders beschreibbar in den gesellschaftlichen Widersprüchen, in den widersprüchlichen Bedeutungskonstellationen beschreibbar werden und dadurch eben hoffentlich neue Handlungsmöglichkeiten sich ergeben oder zumindest das einzelne Subjekt oder der einzelne Betroffene nicht mehr sich als die Hauptquelle der Verantwortung sieht, sondern zumindest irgendwie das eine entlastende Funktion bieten kann, die gesellschaftlichen Bezüge herzustellen. Und das wollen wir dann eben gleichzeitig systematisieren, anderen Betroffenen, anderen Professionellen zugänglich machen und eben in dem Sinne beforschen. Was eben aber im Wesentlichen der gleiche Prozess ist. Also eben die gesellschaftlichen Bezüge herauszuarbeiten, um das Problem zu lösen, ist eigentlich ja auch schon im Wesentlichen der Forschungsansatz, nämlich diese Problemkonstellation dann sozusagen in ihrem gesellschaftlichen Bezug zu verallgemeinern. Aber das ist so das, was wir im Post machen. Achso, ich muss... Okay, jetzt hört man mich auch. Mich würde mal interessieren, weil das Ariane eben auch angesprochen hatte, dass sie sich auf diesen verschiedenen Ebenen bewegen durchaus und aber auch sagte, dass es schwierig ist, das dann zu transparent zu machen und auch ja, sozusagen zu diskutieren und zu besprechen mit den einzelnen Betroffenen. Und mich würde interessieren, wie ihr das in eurer Praxis macht, also wie ihr euch zwischen diesen Ebenen bewegt oder da oszilliert sozusagen. So, jetzt. Ja, ich habe mir das auch notiert mit den Ebenen. Genau, weil ich meine, erstmal verweist das ja darauf, dass natürlich eben diese Gesellschaftsanalyse oder die Analyse oder die Beziehung auf die Bedeutungskonstellation und auch die gesellschaftlichen Bedingungen, dass das natürlich nicht was ist, was schon alle Probleme, die sich in so einem Setting ergeben können, irgendwie lösen würde. Und auch nicht alle Probleme, mit denen die Betroffenen kommen, werden dadurch gelöst. Zum Beispiel, wir hatten auch eine Person, die zu uns kam, die kam im Wesentlichen, weil sie da soziale Kontakte gefunden hat. Ist unserer Meinung nach ein legitimes Interesse, zur Gruppe zu kommen. Erfordert jetzt nicht unbedingt eine große Reflexion über die ganzen gesellschaftlichen Zusammenhänge, wenn damit das Problem aus Sicht des Betroffenen auch schon wieder gelöst ist. Also der hat halt Interesse, so eine Gruppe zu machen, tauscht sie darin aus, da ist das Problem relativ flink gelöst. Eine andere Geschichte, die wir sehr lange diskutiert hatten, schon in unserer Konzeptphase und jetzt auch immer wieder, ist dann die Frage der Gesprächsführung, wo man ja irgendwie an bestimmten Punkten eben recht sensibel vorgehen muss, eigentlich um so eine Verständigung zu erreichen, die nicht einfach stattfindet spontan, sondern wo man recht einige Klippen umschiffen muss, wo Leute mit bestimmten Erwartungen kommen, vielleicht mit der Erwartung, ach, Psychologen und Drogenhilfesystem kenne ich ja, Selbsthilfegruppen kenne ich ohnehin, mit abstinenzorientierten Gedanken kommen irgendwie und sich vorstellen, jetzt kriege ich hier immer gesagt, was ich zu tun habe, was natürlich auch ein bestimmtes Setting nahelegt und wir dann natürlich irgendwie auch auf der Ebene der Gesprächsführung irgendwie gegen bestimmte Vorstellungen wirken müssen, um eigentlich diesen Verständigungsrahmen herstellen zu können. Was uns natürlich vor bestimmte Probleme stellt, weil es natürlich in gewisser Weise versteckt ist und eigentlich gleichzeitig damit auch den Verständigungsrahmen wieder torpediert, wenn wir plötzlich hintenherum bestimmte Dinge da durchsetzen. Wir haben bisher die einzige Lösung, die wir da gefunden haben, ist eben tatsächlich die Transparenz zu gewährleisten und irgendwie zu versuchen, eigentlich die Gedanken, die wir uns machen, auch in Nachbesprechungen und so weiter, so öffentlich wie möglich zu machen und das so gut wie möglich zurückzutragen. Was durchaus auch bei den Teilnehmern auf Interesse stößt, diese Mitteilungen oder zu bekommen oder eben auch eben in so einem Gespräch, wenn man so eine Führung macht, das immer mal wieder auch klar zu machen, was man gerade gemacht hat. Aber deswegen die Ebenentrennung kann ich dahingehend nachvollziehen. Also es gibt einfach bestimmte Ebenen, natürlich sind die dann auch ineinander verschachtelt und so weiter, wie natürlich die Erwartungen, mit denen die Leute zu uns kommen, dann natürlich irgendwann auch Thema werden von tieferen Reflexionen und ja genau die subjektiven Theorien sind, die wir problematisieren würden. Aber es am Anfang auch auf einer ganz anderen Ebene eine Rolle spielt tatsächlich. Und man da vielleicht auch tatsächlich so eine Trennung von Ebenen und die vielleicht auch auseinanderhalten muss, ja. Fand ich erstmal interessant, ja. Okay, es gibt jetzt zwei Wortmeldungen dazu. Eine ganz da hinten, ganz oben und danach weiter in der Mitte. Mich würde interessieren, ob es bei euch in der Arbeit mit den Mitforschern oder Klienten oder wie auch immer, Hilfesuchenden, die kommen ja auch, haben ja auch schon Erfahrungen mit den vorfindlichen Suchthilfesystemen gemacht. Und ob ihr mit denen auch Konzepte wie zum Beispiel Miller und Rolnick oder Veränderungsmodell, die Prochazka und Clemente und solche Geschichten, also das, was sogenannt State of the Art ist, ob ihr das mit denen auch irgendwie erörtert, auf das, ob da Klienten für sich was daraus gewonnen haben, also einfach diesen, ob es da noch einen Erkenntnisgewinn gibt oder wie man das reformulieren könnte oder wie man das mit eurem Wissen klar machen kann, dass das Quatsch ist oder wie auch immer. Also gibt es da eine offene Auseinandersetzung mit den Klienten oder wie auch immer? Naja, also die Auseinandersetzung mit den Teilnehmern, so nennen wir die, richtet sich ja immer sehr stark danach, was da gerade im Zentrum steht. Also zum Beispiel hatten wir schon, schon mehrfach Auseinandersetzungen über die Drogenlangzeittherapie und die Erfahrung damit. Und was waren davon Vorzüge, in welcher Lebenssituation war das für bestimmte Teilnehmer durchaus eine positive Erfahrung oder auch etwas, was ihnen in dem Moment was gebracht hat. Zum Beispiel in Situationen einer sehr starken Verwahrlosung, wo das so ein bisschen der Notausgang war. Und in welchen Situationen wurde das vor allem als ein Zwang wahrgenommen? Was waren dann die Probleme? Und was würde man sich eigentlich wünschen in einer Situation, wo man zum Beispiel irgendwie so ein festes Setting braucht, wie das dann aussehen könnte? Das war zum Beispiel durchaus Thema. Jetzt sozusagen eine Reflexion über Motivational Interviewing oder so hat es mit den Teilnehmern in so einer Form noch nicht gegeben. War für uns aber eben auch in der Konzeptphase schon ein sehr großes Thema. Eben wie kann man dieses Konzept, was ja schon sehr stark basiert auf einer Direktion und einer ziemlich heimlichen und einer ziemlich versteckten Direktion, kann man das verwenden. Und das war tatsächlich der Punkt, wo wir gesagt haben, natürlich alles das, was irgendwie so ein bisschen aus der klientenzentrierten Gesprächstherapie oder was, ne? Was daher kommt irgendwie bei Miller und Rolnick, ist irgendwie ja brauchbar, um einen Verständigungsprozess herzustellen. Aber wie gesagt, gerade diese Sachen, die da irgendwie heimlich direktiv vonstatten gehen, müssen einfach kenntlicher gemacht werden. So. Und das haben wir versucht, uns daran zu halten. Ist aber natürlich immer eine Sache, wo wir uns irgendwie erstmal ein Idealbild geschaffen haben, was ständig in der Praxis auf Probleme stößt sozusagen. Und wir die dann halt immer in unseren Nachbesprechungen reflektieren und versuchen irgendwie Umgang damit zu finden. Aber wie gesagt, der einzige grobe Umgang, den wir gefunden haben mit solchen Theorien, ist ihr Potenzial zu nutzen und gleichzeitig immer versuchen, möglichst transparent zu bleiben, irgendwie so. Okay, jetzt war da noch, genau. Ich wollte fragen, in diesem Expertengespräch, was dann da quasi wissenschaftlich, also was da zum Beispiel für Erkenntnisse rausgekommen sind oder so, also dass du mal ein paar Beispiele nimmst. Ja gut, das gilt es gerade noch ein bisschen zu systematisieren. Und es ist natürlich schwierig. Also was man als einen Fall zum Beispiel, den ich schon früher mal diskutiert hatte, nehmen könnte, ist eben tatsächlich den Drogenkonsum eben verstehbar zu machen in einem bestimmten Kontext, ihn nicht als abstrakten Drogenkonsum zu behandeln, sondern eben in einem konkreten Setting zu behandeln. Und da wäre jetzt ein konkretes Beispiel, wo das so einigermaßen gut funktioniert hat. Eine etwa 30-jährige Frau, die verschiedenste Drogen konsumiert hat und damit dann eben eine Beratung aufgesucht hat, sehr viel Speed konsumiert hat, sehr viel Cannabis konsumiert hat und erstmal hinkam und ihm gesagt hat, ich habe ein Drogenproblem, die Drogen sind so stark, ich bin so schwach, ich will mit dem Kram aufhören, und es eben genau als so ein abstraktes Problem wahrgenommen hat. Und wir dann in der Lage waren, das eben aufzuschlüsseln auf konkrete Begründungszusammenhänge, wo eben der Speed zum Beispiel eine ganz andere, also ich will es jetzt nicht zu sehr ausführen, wo Speed einfach eine ganz andere Rolle gespielt hat als Cannabis, wo auch der Speed-Konsum sehr unterschiedlich begründet war, wo am Ende eben dadurch, dass man das auseinanderklamüsern konnte, auf zum Beispiel bestimmte Arbeitsbedingungen beziehen konnte, auf einen bestimmten Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen und dann auch Freizeitgestaltung und so weiter, es schließlich dann dabei rauskommen konnte, dass sie eben einen freizeitorientierten Konsum von Speed aufrechterhalten hat, während sie eben den arbeitszentrierten, der zu einem Problem geworden ist, aufgegeben hat, der für sie aber vorher gar nicht so getrennt war, ne? So, sondern sich eben aus dieser Analyse heraus entwickelt hat. Und genau solche Analysen dann eben zu systematisieren, zu typisieren, kann natürlich dann anderen Betroffenen in ähnlichen Situationen wiederum weiterhelfen, ihre Situation aufzuschlüsseln. Und das ist eben das, was wir dann als das sehen, was wir da forschungsmäßig aus dieser Aufschlüsselung eigentlich rausziehen können. Also ich denke, wir sind jetzt schon mittendrin in der Diskussion und das ist auch gut so, also das wollten wir ja auch. Deswegen meldet euch einfach weiter, wir haben noch 3 Wortmeldungen da oben. Also wenn ich euch ein Zeichen gebe, dann habe ich euch gesehen, dann mache ich jetzt eine Redeliste und würde sagen, ja, legt los. Ich wollte auf das Konzept Multilog hinweisen aus den Niederlanden, was Heinz Mölders macht, der jetzt leider nicht hier sein kann, weil er sich auch das auf selbstständiger Basis macht. Multilog ist ein Konzept, was an den Trialog, an diese Gesprächskreise in der Psychiatrie anlehnt und sozusagen zu den Betroffenen, den Angehörigen und den Mitarbeiterinnen aus Psychiatrieeinrichtungen noch dazu Leute aus anderen Lebensbereichen wie Polizisten und was weiß ich, was gerade so möglich ist, zu diesen Gesprächsdrucken dazugekommen. Und die haben sich halt jetzt eine 10-jährige Praxis in Amsterdam und in den Niederlanden und haben sich halt ausführlich mit Fragen von Gesprächsführung, Ausbildung von Moderatoren auseinandergesetzt und sozusagen, wie man die Gespräche so unterstützt, dass tatsächlich alltägliche Erfahrungen, problematische thematisiert werden können und wo dann auch ganz viel über reflektiert wird in den Gesprächen, welche Funktionen hat die Psychiatrie für mich, wie gehe ich mit den Krankheitsdefinitionen um. Also so als Idee, von denen gibt es jetzt auf Deutsch nicht so viel. Das ist, glaube ich, jetzt kürzlich in der Zeitschrift für Sozialpsychiatrie was erschienen. Aber sonst sind die Artikel auf Niederländisch. Aber Heinz Mölders spricht Deutsch, von daher so als Idee, vielleicht ist da ein Austausch sinnvoll. Ich wollte noch mal ganz kurz, ob du zu dem Projekt noch mal was sagen könntest. Also wenn du sagst, ihr werdet nicht finanziert, dann würde mich interessieren, welche Perspektive ihr so angestrebt habt und dauerhaft oder ob das jetzt auf 2 Jahre oder genau, also so zur Berufspraxis sozusagen und wo ihr seid und wie ihr arbeitet, also einfach nochmal so ein paar Basics. Ja, also okay, ich sage nochmal ein bisschen was zum Projekt, weil gut, so ganz unfinanziert ist es nicht mehr. Wir haben das irgendwie vor ein paar Jahren eben gegründet als Studis, eigentlich eben um so ein bisschen Praxis zu machen. Deswegen ist es erstmal sehr unfinanziert gestartet irgendwie. Jetzt machen wir alle unseren Abschluss oder haben ihn gemacht. Und langsam wird es eben auch tatsächlich brenzlicher. Und wir sind mit diesen Fragen konfrontiert. Und haben jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt noch so ein anderes Projekt im Rahmen unseres Vereins, wo es um Arbeit mit Jugendlichen in Neukölln geht. Und da eher sozusagen präventiv, was immer schneller die Kasse klingeln lässt, die kriegen schon ein bisschen Geld vom Quartiersmanagement irgendwie. Ich selbst habe ja irgendwie ein Stipendium gekriegt, womit ich dann sozusagen meine Forschungsarbeit daran finanzieren kann. Und so sind so ein paar Sachen auf dem Weg. Aber tatsächlich, wenn wir uns jetzt institutionell stärker verwurzeln wollen, was wir eben wollen, deswegen haben wir den Verein gegründet, deswegen haben wir mehrere Projekte, müssen wir über mehr Finanzierungsmöglichkeiten und die ganzen Zwänge damit nachdenken. Was ein Grund ist, weshalb wir, das kann ich dann ja hier an der Stelle auch kurz sagen, gedacht haben, es ist immer schwierig, sich in diese Abhängigkeiten der Finanzierung zu bewegen, es sei denn, man ist von den richtigen Leuten finanziell abhängig. Und haben deswegen gedacht, wir müssen einfach regelmäßige Spender kriegen Wir müssen einfach möglichst viele alte Krypsis, neue Krypsis, Leute, die irgendwie Interesse haben, ein junges, kritisch-psychologisches Projekt zu finanzieren, ins Boot holen. Wenn wir genug Leute zusammenkriegen, sind wir zumindest auch mal einen großen Teil von den richtigen Leuten finanziell abhängig und nicht von irgendwelchen staatlichen Stellen und so weiter, die uns dann in die mühsam aufgebauten Konzepte irgendwie reinfuschen. Das sind jetzt so die Ideen und mal sehen, wir haben schon vor, das weiter auszubauen und stärker zu institutionalisieren, aber eben wollen uns dabei ja auch nicht verdrehen. Wir haben jetzt viel Arbeit reingesteckt, gerade damit wir ein Projekt machen können, was eben nicht diesen Vorgaben irgendwie unterliegt. Ja, ich wollte fragen, wenn ihr die Leute zu Mitforschern macht, ihr macht eine Nachbesprechung, können die da auch hinkommen? Ja, können sie. Wir haben aber, wir diskutieren genau die Fragen in einem Workshop später. Deswegen vielleicht können wir das irgendwie noch auch verbreitern jetzt auf dem Podium. Ne? Weil das sind auch genau Fragen, die wir diskutieren. Sie kommen dahin, gab aber Diskussionen drüber, weil es wirklich eine knifflige Frage ist. Ich habe noch mal eine Frage an Ariane. Deine Trennung zwischen Theoriepraxis und Praxispraxis habe ich nicht verstanden. Ich finde es wichtig, einfach wenn es hier immer um Theorie- und Praxisverhältnis geht, zu sehen, dass eine Theorie eine eigene Praxis ist, die bestimmte Logiken, Referenzen, Bezugspunkte hat. Also die Alltäglichkeit der Theorieproduktion, hat ja Holzkamp auch gesagt, hat sich verändert. Deshalb sagt er, weil die Professoren jetzt mehr Verpflichtung in der Familie haben, ist ein Text, also eine Forschung, gibt es wahrscheinlich kürzere Texte und nicht mehr diese langen Monographien. Also das Produktion von Texten hat auch ihre Logiken. Und ich denke, deshalb ist es wichtig, nicht nur zu sagen Theorie versus Praxis, sondern auch die Theorie hat ihre Begrenzung. So, und ihre bestimmten Bezugspunkte, auch ihre Weiten natürlich. Deshalb ist es hinzugucken, die Alltäglichkeit der Textproduktion, also Theorieproduktion bezieht sich im weitesten Sinne auf Texte lesen, Texte herstellen, am Computer sitzen und so. Also wenn man die Alltäglichkeit dieser Text- oder Theorieproduktion nimmt, kommt man auch auf Tätigkeiten, wie sich der Tag einteilt, was wichtig ist, welche Positionen als wichtig wahrgenommen werden, weil in den Kongressen in der Regel die anderen Theorieproduzenten sitzen und nicht die aus der Praxis. Wen zitiert man, wen nimmt man wahr und wen nicht? Das sind sozusagen aus der feministischen oder poststrukturalistischen Dorothy Smith zu nennen, Alltag, die Alltäglichkeit der Tätigkeiten auch ernst zu nehmen, wie Holzkamp das dann auch in der Veränderung der Publikationen dargestellt hat, ist für mich wichtig. Deshalb sage ich, da ist eine Trennung, ob ich die Versorgung von Frauen in Krise als eine tägliche Praxis habe oder ob ich als tägliche Praxis habe, meine Dissertation fertig zu schreiben. Das untersteht tatsächlich, habe ich ja beides gemacht, finde ich, unterschiedlichen Logiken. Und meine persönliche Lösung war, beides zu machen. Also auch das ist eine eigene Logik. Also so ist es als Frage. Ich habe es jetzt verstanden. Okay. Mein Trugschluss war, dass du sagen würdest, dieser Bereich Praxis ist theorielos. Nee. Eine Frage an das Prost-Projekt nochmal. Wie sieht bei euch eine Evaluation oder Erfolgskontrolle aus? Habt ihr sowas? Also ihr werdet ja vermutlich nicht wie die bürgerliche Psychologie dann sagen, wir wollen, keine Ahnung, 20% Abstinenzrate erreichen. Auch eine sehr gute Frage, die wir gerade bewegen. Wir wollen eine Evaluationsgruppe aufbauen innerhalb des Projekts oder wer Lust hat, auch gerne mit Leuten, die nicht innerhalb des Projekts sind, wo wir eben in erster Linie eben mehr Rückmeldung von den Teilnehmern haben wollen über das Ding. Das heißt, weil wir sozusagen erstmal noch in Rechnung stellen müssen, dass die Verständigung nicht völlig problemlos und reibungslos funktioniert, eben den Schwierigkeiten in der Verständigung besser nachzugehen, was eigentlich das einzige Gütekriterium sein kann, ja nicht irgendwelche Abstinenzraten oder so, sondern einmal, wie gut werden die Probleme verstanden und möglicherweise gelöst, auf der anderen Seite, wie gut funktioniert diese Verständigung. Und eben dazu, weil es eben trotz einer längerfristigen Arbeit nicht einfach so ist, dass alle da völlig frei sprechen würden, was wir im Moment so denken, wollen wir eben eine Evaluationsgruppe machen, die sich nochmal speziell damit beschäftigt, wie können wir denn ein realistisches Urteil der Teilnehmer über die Gruppe Anstöße, Veränderungsvorschläge und so weiter gewinnen. Das ist eben das, was wir in erster Linie als Evaluation verstehen und was wir jetzt voranbringen wollen. Also auch wer sich mit der Evaluationsfrage schon beschäftigt hat, Lust drauf hat, ist ja auch nicht schlecht, da externe Leute beizuhaben. Ja, ich habe auch eine Frage an alle Praxispraktikerinnen. Ich bin ganz erstaunt, dass ihr so wenig Transformationsprobleme hattet bei der Übersetzung oder bei dem Übergang Studium der kritischen Psychologie und dann Praxis, weil also meinem Empfinden nach gibt es relativ wenig Modelle in der kritischen Psychologie, wie bestimmte psychische Verfasstheiten entstehen oder Leidenszustände und wie man sie dann, wie man damit umgehen kann, gerade in der Therapie. Das, was die Therapeutenschulen unterrichten, hat mit kritischer Psychologie sehr, sehr wenig zu tun. Und wie kriegt ihr diese Übersetzungsleistung hin? Also was heißt das denn dann für mein kritisch-psychologisches Wissen in der Therapie? Also wie strukturiere ich so ein Gespräch? Wie setze ich die Entwicklungsfigur ein? Wie lässt sich ein Problem in restriktive allgemeinerte Handlungsfähigkeit ausschlüsseln? Also ich würde auch sagen, das hat nicht ausgereicht. Für mich ging es darum, dazuzulernen, genau an den Fragen, die du stellst. Aber es gibt trotzdem durch mein Studium der kritischen Psychologie, also ich habe ja noch am 95 hier Diplom gemacht, habe ich schon bestimmte Signale, wo ich sage, das ist für mich Herrschaftstechnik und nicht emanzipatorisch in dieser Perspektive. Zum Beispiel Signale sind, wenn Probleme personalisiert werden oder kulturalisiert. Das kommt dann eher aus der feministischen Diskussion oder aus der Cultural Studies, also Kulturalisierung von Problemen, zum Beispiel von sexueller Gewalt passiert, weiß ich, bei bestimmten Kulturen oder so. Das sind Signale zu sagen, halt stopp, da wird was auf einer Ebene von kritisch-psychologisch gesprochen restriktiver Handlungsfähigkeit verhandelt, was bestimmte gesellschaftliche Probleme zementiert und festschreibt. Und da muss irgendeine Verkürzung, ein Kurzschluss drin sein. Und wie komme ich da raus oder was für Perspektiven gibt es da raus? Das heißt, das kritische psychologische Werkzeug ist für mich eine Art, auch Marxismus, auch Feminismus, also es ist ja nicht nur kritische Psychologie gewesen, die hier sozusagen gelehrt wurde, jedenfalls damals noch. Wir haben auch Marx-Kapitalkurse ohne Ende gemacht und solche Sachen da im Philosophischen. Das war schon, finde ich, eine total wichtiges Grundwerkzeug für das Aufmerksamwerden auf bestimmte Herrschaftsmechanismen. Und das heißt aber nicht, deshalb habe ich auch gesagt, meine therapeutischen oder psychosozialen Ausbildungen, die ich dann noch irgendwie gemacht habe, waren schon für mich auch weiteres Handwerkszeug, was ich für mich jedenfalls in der Arbeit, die ich jetzt mache, ganz wichtig fand. Das war nicht nur Therapieausbildung, sondern auch zum Beispiel in dem Krisenzentrum, wo ich jetzt gerade noch arbeite, die das angelernt werden und der Austausch mit den Kolleginnen, die das schon länger gemacht haben, also auch andere Lernformen. Aber ich würde sagen, dazulernen war wichtig für mich. So. Und trotzdem waren es gerade bei diesen Signalsachen wie personalisierende Verarbeitungsweisen oder so, hat mir zumindest einen Hintergrund gegeben, anzufangen, nachzufragen, zu untersuchen, aus der Arbeit heraus auch, nicht nur an dem Schreibtisch, es ist ja so schwer auseinanderzuhalten, um zu sagen, das reicht nicht, das ist irgendwie verkürzt. Da muss ein anderer Grund sein, das ist ein Kurzschluss. Also soll ich noch ein Beispiel sagen? Oder dieses, was ich vorhin mit den Callcentern gesagt habe, rauszufinden, das war wirklich eine schwierige Arbeit. Warum sind wir in der Beratungsstelle mit der gleichen Anzahl von Beraterinnen und eigentlich keiner groß steigenden unterstützungssuchenden Frauenzahl, also die Zahlen bleiben relativ gleich, auf einmal so überfordert. Und die einzelnen Kolleginnen sagten dann, oh, wir haben einen Burnout. Das wäre ja eine personalisierende, jetzt ganz kurz geschlossen, also ganz kurz gefasst, eine personalisierende Sichtweise. Wir haben irgendwie einen Burnout, das wir können nicht mehr, es ist wahrscheinlich, weil wir schon so alt sind oder weil wir schon so lang dabei sind und wir sind alle fix und fertig und wir kommen aus dieser Mühle nicht raus. Und dann aber festzustellen, dass es gibt natürlich Zwänge bei einem finanzierten Projekt, wie eine Qualitätssicherung und eine Dokumentation, wenn sie auch anonymisiert ist, dann herauszufinden, dass zum Beispiel diese Zusatzarbeit, die durch, ich sage es jetzt ganz platt, neoliberale Effizienzstrukturen mit diesen Callcentern und diesen die Zusatzarbeiten, haben wir die eigentlich nicht mitbekommen, dass wir die machen? Weil sie in den Mustern der Qualitätssicherung nicht vorgesehen waren. Sie wurden nicht erhoben. Da war in der Datenbank, wo das erhoben wird, kein Feld für da, das rauszuarbeiten, da sozusagen wenigstens die Bestandsaufnahme der Arbeiten umzubauen, um zu sehen, aha, hier gibt es eine zusätzliche Arbeit, damit können wir politisch argumentieren und sehen, was da an Zusatzarbeiten jetzt aus der als Beraterinnen, als Betroffene dazugekommen ist. Und da war die kritische Psychologie insofern wichtig, weil es nicht heißt, Burnout ist ja sonst ein allgemein akzeptiertes Phänomen. Aber für mich als kritische Psychologin eben nicht, sondern ein Signal für, hier stimmt irgendwas nicht. Aber wie lässt sich das auch strukturell fassen? So, das wären so, da auf die Begründungsmuster zu kommen und auch die Kurzschlüsse in den alltäglichen Begründungsmustern nicht zu akzeptieren, sondern zu sagen, okay, was steckt dahinter? Das ist für mich nach wie vor, auch wenn das jetzt vielleicht so nicht stimmt, wie ich das jetzt schildere, aber ein super gutes, wichtiges Handwerkszeug gegen bestimmte hegemoniale Sachen, also Annahmen auch. Aber das heißt nicht, dass es ausreicht. Ich glaube auch an manchen Stellen muss die kritische Psychologie bestimmte Praxen noch einholen, muss ich mal ehrlich sagen, weil selbst die Kliniken haben, musste im Rahmen der Ausbildung auch noch in einer Suchtklinik arbeiten, auch die Kliniken haben inzwischen die Begründungszusammenhänge sehr stark noch mehr in ihre Konzepte, also teilweise aufgenommen. Also ich wollte nur sagen, es gibt ja auch tatsächlich da auch Bewegungen, was nicht heißt, dass ich diese klinische Psychologie gut finde, im Gegenteil. Ich wollte nur sagen, dass nicht alles, was die kritische Psychologie macht, ist sozusagen auf der Höhe der Zeit, glaube ich, so mal. Ja, ich würde sagen, wir lassen erstmal noch weitere Fragen stellen, aber wenn ihr jetzt noch direkt was dazu sagen wollt zu dem Punkt, könnt ihr das natürlich auch noch tun, Christoph oder... Ne? Okay, dann da oben war jetzt die nächste Wortmeldung. Okay, ist das so jetzt ohne Fiepen? Okay, gut. Erschließt sich noch nicht so richtig, was die kritisch-psychologische Praxis in dem Drogenprojekt ist. Also was ich... wenn man jetzt einen, ich weiß nicht, gestandenen suchttherapeutischen Praktiker mit verhaltenstherapeutisch-behavioralem Hintergrund hat, auf das, was du gesagt hast, dann würde der auch sich sehr stark darum kümmern, zu gucken, wann ist ein Speech-Konsum, wozu dient der, wann nimmt man Upper, wann nimmt man Downer, worin unterscheidet sich der Cannabis? Konsum im Sommer vom Winter und so weiter. Also diese ganzen Geschichten, das zu erforschen, das scheint es mir nicht zu sein. Also jetzt sozusagen nicht im Workshop, sondern hier zu diskutieren, dass das Ermitteln einer Begründungsfigur anders funktioniert als Behaviorismus, das ist irgendwie klar. Das Einzige, was mir spontan einfällt, ist, dass in der Suchttherapie, die von Rentenversicherungsträgern oder Krankenkassen finanziert wird, immer noch bis auf einige Modellvorhaben der Grundsatz der Abstinenz über allem schwebt und insofern therapeutisches Handeln oder Arbeiten oder so generiert. Aber sozusagen bei dem, was du gesagt hast, wo sind die Ergebnisse? Da sagtest du, dass ihr genau guckt, welche Praxis dient wozu. Also das ist für mich noch nicht das kritisch-psychologische. Ist die Frage verständlich? Sondern es erschöpft sich für mich im Verstehen bisher erstmal darin, dass ihr die Freiheit besitzt zu sagen, okay, kannst du weitermachen oder kannst du selbst entscheiden, ob du es lassen willst oder nicht? Ja, also ich finde das eine einigermaßen Idealvorstellung von der Verhaltenstherapie mit Drogenkonsumenten. Also es ist tatsächlich, also auch natürlich haben die ein bisschen dazugelernt, also es ist nicht mehr so wie in den 70er Jahren, wo eben Leute nackt durchs Haus laufen müssen und sagen, ich bin ein mieses Arschloch, wenn sie in Drogentherapie ankommen. Das ist keine Frage. Aber dass tatsächlich eben, also das hatte ich ja eben schon versucht darzustellen. Ich meine, man kann ja nicht sagen, ja gut, außer die werden halt durch ihre Rente finanziert, deswegen haben sie die Abstinenzforderung, die sie nicht aufgeben können. Sondern ich halte das für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Wenn ich in eine Verständigung mit Menschen über die Gründe für seinen Konsum vorher schon weiß, dass die aber eigentlich alle nichtig sind und dass ich schon weiß, dass die Person abstinent leben soll und dass das die Lösung seines Problems ist. Weil das ist ja tatsächlich immer noch der Punkt. Also das ist, ich habe in mehreren Drogentherapien gearbeitet, gut eben Alkohol-Dings, habe ich mich bisher weniger umgesehen, aber eben was illegale Drogen betrifft. Und da ist dieses Abstinenzparadigma noch völlig stark in den Therapieeinrichtungen. So, und was natürlich eine wirkliche Verständigung über die Gründe und über die Verbindung zu gesellschaftlichen Bedingungen, zu den Bedeutungskonstellationen und so weiter extrem erschwert. Und dann hast du natürlich noch alle möglichen Theorien, die da noch mit drin sind, die man natürlich einzeln auseinandernehmen könnte. So, wenn man auch zum Beispiel guckt, was bei Motivational Interviewing, was ja auch für Sucht zur Suchttherapie sozusagen entwickelt wurde und was heute sehr stark eingesetzt wird, gerade in Berlin, in den niedrigschwelligen Beratungen, die eben nicht abstinenzorientiert arbeiten, sondern die akzeptanzorientiert arbeiten, aber eben wo es sehr, sehr stark du dieses von der Gesellschaft losgelöste Individuum hast. Und da wird eben vielleicht geguckt, welche Verbindung sieht das Subjekt gerade zu seiner Arbeitsstelle beim Konsum. Aber dieses Problematisierende, was ich meinte, eben das Subjekt doppelt ernst zu nehmen, nicht nur darin irgendwie, was es gerade denkt, sondern in seiner realen Situation in der Gesellschaft ernst zu nehmen und da eben die subjektive Theorie auch problematisieren zu können und dadurch auf ganz neue Erkenntnisse über die Situation und über den Konsum zu kommen. Das fehlt halt, wenn ich eben zum Beispiel mit MI oder mit bestimmten verhaltenstherapeutischen Konzepten daran gehe. Also natürlich, es gibt, wir wollen auch unseren Ansatz gar nicht abgrenzen von allem anderen und alles andere ist Mist oder so, ist natürlich Quatsch. Sondern auch, es gibt ja genug akzeptanzorientierte Projekte, die eine sehr gute Arbeit machen irgendwie, die auch sehr stark bei den Subjekten sind und bei ihrer Situation in der Gesellschaft. Es verändert sich nur in den letzten Jahren. Das geht ein bisschen mit dem zusammen, vielleicht mit der Ökonomisierung und so weiter. Man hat in Berlin zum Beispiel eine Menge Projekte, die durchaus sehr ähnlich gearbeitet haben wie wir, vielleicht nicht mit einem kritisch-psychologischen Hintergrund, aber mit einem eben Kappeler-Hintergrund, Manfred Kappeler oder so, der durchaus auch sehr kritisch war, die durchaus ähnlich gearbeitet haben und nur jetzt eben durch diese Ökonomisierung an Boden verlieren. Deswegen, aber ich glaube schon, dass dieser Blick eben auf das Subjekt, wie ich ihn geschildert hatte, so tatsächlich schon sich auf die kritische Psychologie stützt und man so auch bei VT, MI oder was auch immer nicht wirklich wiederfindet. Ich brauche erstmal das Handwerkszeug und daran wollte ich auch anknüpfen. Bei Ariane, du hast das schöne Wort, Sie haben das schöne Wort gebraucht. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das am Anfang richtig verstanden habe. Sie haben eine Ausbildung im Rollenspiel, habe ich das richtig verstanden? Ah, das habe ich mir gedacht, dann hat sich die Frage erledigt. Ich dachte, das würde zum Handwerkszeug gehören in diesem Fall und dann wäre das ja ein schönes Beispiel für eine Form des praktischen Wissens, die also ganz andere Ausbildungs- und okay, dann hat sich das erledigt. Ich hätte eine Frage zum Prost-Projekt und zwar inwiefern, dass dies notwendig ist, dass die Teilnehmerinnen vom Projekt sie die Theorien oder Konzepte von der kritischen Psychologie aneignen, also und wie sie das gestaltet. Genau. Also da würde ich auch auf den Workshop verweisen, wo wir genau die Frage diskutieren. Kurz gesagt, ist es eben tatsächlich, ist es nötig. Eben nicht vielleicht nötig, dass sie ein ganzes Studium der Psychologie machen müssen, was sie ja auch gar nicht können, also zumindest nicht in dem Setting, sondern man das eben diese Kategorien, aber gerade wenn man transparent sein will und sein muss, wenn man so eine Verständigung erreichen will, natürlich irgendwie verständlich machen muss. Und da ist das, was schon im SUFKI-Projekt damals rausgearbeitet wurde, eigentlich recht gut, dass die Qualifizierung zu Mitforschern oder eben zu auch solche Projekte wären ja auch ohne Forschung denkbar, eben zu, keine Ahnung, Problemanalyse, Analytikern oder so, dass die Qualifizierung dazu an den konkreten Problemen stattfinden muss. Eben nicht abstrakt sozusagen, jede zweite Sitzung machen wir kritisch-psychologische Theorie und jede andere zweite Sitzung schlüsseln wir dann damit die Probleme auf, sondern dass das eben tatsächlich im Prozess stattfinden muss und man da Wege finden muss, das zu erreichen. Was viele Probleme aufwirft und genau diese Probleme wollen wir dann ja später im Workshop diskutieren. Darf ich du sagen? Du. Ich war ja schon mal in dem einen Workshop bei dir. Mit dem Christoph. Ja. Ich wollte fragen, wie war ich da jetzt drauf gekommen? Ist ja auch egal, also auf jeden Fall. Ich wollte fragen, wie tiefgreifend hinterfragt ihr Sucht? Weil ich betrachte Sucht als ein Problem, was unserer Gesellschaft innewohnt und nicht irgendwie so. Also ich meine, sicherlich muss man unterscheiden zwischen illegalen und legalen Drogen, aber also in der Intensität und in der vielleicht, also die Art der Sucht ist auch nochmal anders, wenn es eine psychische oder eine körperliche Sucht ist, ne? Also oder physische. Aber trotzdem finde ich es wichtig, halt auch, also gerade wenn man Marx und so mit dazu mit heranzieht, also Gesellschaft, also du sagtest ja, genau, so war ich da drauf gekommen, du sagtest ja, ihr hinterfragt das im Kontext mit der Gesellschaft. Und ich finde es halt nicht richtig, dann nur das Symptom zu versuchen zu beheben, also quasi bei einem Drogensüchtigen dem zu helfen, von der Droge loszukommen, weil ich denke mal, wir alle konsumieren irgendeine Form von Drogen, wenn man sich das erstmal klar macht. Also ich habe ja zum Beispiel auch gesehen, du rauchst selber auch, ne? Also ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich betrachte Nikotin auch als eine Droge. Das ist doch keine Droge. Wie bitte? Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, das meine ich nämlich. Also das betrachte ich auch als Droge. Schokolade ist auch eine Droge. Das Fernsehen ist eine Droge. Man kann so ziemlich alles als Droge missbrauchen. Und ich glaube, dass wir alle diese Erfahrungen auch kennen und dieses Gefühl der Abhängigkeit und der Ohnmacht. Und ich habe das selbst mal so hinterfragt, wo das herkommt. Und mir ist halt aufgefallen, weil ich oft auch so den Umgang von Erwachsenen mit Kindern und Babys beobachte. Und das fängt im Grunde schon bei Babys an. Eine Sucht ist ja immer ein Ersatz für einen Mangel. Und wenn es dem Baby schlecht geht, dann soll das die Klappe halten. Dann gibt man ihm ein Räppelchen oder ein Schokolade, irgendwie was weiß ich, oder Süßigkeiten. Und dann ist es abgelenkt. Es ist dann eine Ersatzbefriedigung. Ne? Und ich meine halt nur, reflektiert ihr das? Also überlegt ihr mit den Leuten, was habe ich eigentlich für einen Mangel und wie kann ich den, wie kann ich wirklich das Problem an der Wurzel lösen, indem ich halt dieses tiefe Bedürfnis, was ich da habe, so befriedige, wie es eigentlich sein sollte, anstatt halt nur ständig gegen das Symptom zu kämpfen und dann zu sagen, ja, lenk dich mal mit Sport ab und so, dann missbrauchen die das nachher als Droge. Also ist irgendwie dann halt nicht die Lösung. Weißt du, wenn es hier leuchtet. Ja, klar. Also das wird jetzt vielleicht eine Frage, mit der viele kritisch-psychologische Praktiker konfrontiert sind. Vielleicht ist das ja was wir auch gemeinsam hier diskutieren können. Weil natürlich so diese Vorstellung von Ersatzbefriedigung oder was man eigentlich machen sollte, natürlich extrem schwierig sind, mit der kritischen Psychologie zusammen zu denken oder sie ja da eigentlich auch ganz andere Konzepte bietet, die ich sinnvoller finde zur Aufschlüsselung. Weshalb wir auch im Projekt eigentlich uns mehr zum Ziel setzen, zu verstehen, was ist eigentlich eine Droge und was ist eigentlich Sucht. Als da mit vorgefertigten Vorstellungen davon ranzugehen, was es ist. Wenn ich persönlich jetzt auch zum Beispiel den Text von Wolf, Thesen zur Sucht, dazu ziemlich gut finde, der das so ein bisschen mehr definitorisch versucht, sich dem Begriff zu nähern, wie man Sucht begreifen könnte und nicht so sehr sozusagen, was ist denn eigentlich das, was dahinter steht, sondern er es eben eigentlich relativ neutral beschreibt als, da habe ich dann ein Bedürfnis, was ich sehr stark ins Zentrum meines Lebens stelle, was ich eigentlich ein sinnvolles Ding finde, oder von Braun und Gekeler die Definition von Droge, dass das ist ein aktives Verhältnis, was ich zu einer Substanz herstelle, mit der ich dann bestimmte, ich weiß jetzt nicht mehr, haben die so formuliert, meiner Kognition, Emotion oder Motivation verändere. So. Also da gibt es Ansätze, das zu fassen, ohne eben gleich zu wissen, was das Richtige ist und was eigentlich dahinter steht. Und da gehen wir ja auch offen ran. Aber ich glaube, das sind so Fragen, was ist der eigentlich gute Umgang mit einem Trauma und so weiter, das findet man ja in Verhaltenstherapie oder so, genau in solchen Bereichen dann ja wieder viel schneller. Und gerade in der kritischen Psychologie nicht. Und das ist aber was ja wahrscheinlich alle kennt, oder? Genau, das ist jetzt eine Wortweitergabe gewesen, ne? Ja, eben nicht zu sagen, das ist eine Ersatzbefriedigung, sondern zu fragen, und das ist eben nicht so leicht zu erschließen für jemand, der konsumiert, schon lange konsumiert. Warum, was steckt dahinter? Warum macht jemand das? Und ist es überhaupt ein Leidensdruck? Also wird es selbstdestruktiv oder zerstörerisch? Und sonst ist es ja quasi okay. so, wenn es nicht fremdgefährdend ist oder so. Und da ist ja diesen radikalen Begründungsstandpunkt einzunehmen, das finde ich auch wieder was aus der kritischen Psychologie, zu sagen, okay, warum, und das ist eben oft nicht einfach klar, und man kann nicht fragen, warum machst du das, und der sagt, darum mache ich das, und dann hörst du auf, okay, dann höre ich auf. Ich meine, das ist zu einfach, sondern diese ganzen Geschichte des Gewordenseins, und da aber nicht zu sagen, okay, ich nehme an, sondern sich zu fragen, okay, ich nehme an, das macht jemand aus Mangel, ist eine These ja nur, und das aber zu öffnen und zu sagen, warum, was ist der Begründungszusammenhang von jemandem, das zu machen, und wie lassen sich die Gründe überhaupt erschließen und rausarbeiten? Das heißt, die Gründe liegen ja nicht bewusst auf dem Tisch, sondern das ist die Arbeit, und da würde ich sagen, da sind auch einige Therapierichtungen, die progressiv gesellschaftskritisch sind, genau auf dem Weg, Räume zu schaffen, das rauszufinden und nie anzunehmen, es gibt den Weg oder den Weg oder den Weg und du musst jetzt wählen zwischen A, B, C, sondern zu sagen, dieser Weg muss für jede Person, jede muss sich selber erarbeiten, und wie kann Unterstützungsräume, wenn eine das braucht, geschaffen werden. Und da finde ich, ist es ganz wichtig, diese Holzkampfschen Prämissen oder die kritischen Psychologie zu sagen, niemand handelt bewusst gegen seine eigenen Interessen und auch nicht sie. Also niemand tut es. Und was ist aber die Begründung dafür? Wie er hier immer in diesem Hörsaal so schön gesagt hat, wenn jemand bei minus 30 Grad mit kurzen Hosen auf die Straßen geht, dann ist er blöd. Nein, er ist nicht blöd, er hat Gründe. Und was sind die Gründe dafür? So. Und das wäre sozusagen der Zugang zu sagen, nee, ich serviere den nicht ab. So, und sag, du hast aber keinen Mangel. Guck doch mal, wie gut es dir geht oder so, sondern, oder personalisiere das, also diese Richtung, diese Suchrichtung zu behalten und die Offenheit. Kann ich dazu auch noch mal kurz was sagen? Also ich denke, mit den Begründungsmustern, die rauszuarbeiten, damit ist mit Sicherheit unglaublich viel geholfen. Aber was in unserer AG auch immer wieder aufgekommen ist, als Thema ist auch wirklich das psychische Leiden tatsächlich zu fassen und wie einem dabei die kritische Psychologie hilft. Vielleicht könntet ihr dazu noch kurz was sagen, wenn ihr wollt. Wir haben noch zwei Wortmeldungen, drei. Ich weiß nicht, ob wir die noch, also ich würde schon versuchen, die auch noch kurz dran zu nehmen, wenn ihr euch kurz haltet. Aber vielleicht könnt ihr noch was dazu sagen oder nehmt ihr erst die Wortmeldung dran. Ich weiß nicht. Dann machen wir erst die Wortmeldung. Vielleicht könnt ihr ja schon mal überlegen. Das wäre eine schöne Abschlussrunde. Also dann geht es als erstes, war jetzt da oben noch. Okay, meine Frage geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, was so kritisch-psychologische inspirierte Praxis irgendwie angeht, also die theoretischen Überlegungen bieten ja ganz gute Möglichkeiten, sich darüber zu Gedanken zu machen, wie das irgendwie aussehen könnte und wie sich auch andere Ansätze kritisieren lassen. Das Problem, was ja so ein bisschen in Ulrike Eichingers Beitrag so anklang, ist, dass es durch institutionelle Bedingungen oder ökonomische Abhängigkeiten nicht immer so die Möglichkeit gibt, das halt irgendwie so umzusetzen, beziehungsweise dass da irgendwie so Einschränkungen irgendwie vorliegen. Das sind ja nun nicht Situationen, wo die Praktiken einfach nur mit umgehen müssen, sondern man kann ja so denken, dass sie prinzipiell veränderbar sind. So, meine Frage ginge dann halt irgendwie in die Richtung, welche Möglichkeiten es gäbe, so prinzipiell problematische Situationen halt zu verändern. So. Und konkret, welche Rolle da beispielsweise so Gewerkschaften spielen können, wenn es um Entlastung von Arbeitsbedingungen angeht, weil... Ja, oder beispielsweise Berufsverbände und Arbeitskreise, könnte man jetzt beispielsweise Lobbyarbeit Einfluss auf gesetzliche Entscheidungsprozesse nehmen, wenn es um Privatisierung sozialer Kosten geht, oder so Einfluss auf so einen öffentlichen oder fachprofessionellen Diskurs, wenn es um Verhandlungen von psychischen Krankheiten oder sozialen Problemen oder sowas geht, oder zur Solidarisierung mit betroffenen Verbänden oder sozialen Bewegungen. Und also mit der Zielsetzung eben die Situationen, die irgendwie so als einschränkend erfahren werden, irgendwie so zu verändern. Und ich würde interessieren, welche Perspektiven es da gibt. Und ich finde das wichtig, im Zusammenhang mit Praxis irgendwie so zu diskutieren. Okay, dann wäre da oben noch eine Wortmeldung. Ich würde erstmal alle dran nehmen und danach die Beantwortung oder Diskussion. Gibt es nicht einen Widerspruch zwischen kritischer Theorie und Traumatherapie, in der Hinsicht, dass man ja bei der kritischen Psychologie immer annimmt, dass Menschen auf die eine oder andere Weise handlungsfähig sind, und man bei der Traumatherapie ja annimmt, dass das, was die Menschen so krank macht, die Handlungsunfähigkeit ist, und wie sich das in der Arbeit niederschlägt. Okay. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu weit, auch wegen der knappen Zeit, aber ich wollte kurz nochmal anschließen, weil jetzt auch gerade gesagt wurde, dass sich niemand bewusst schaden kann. Das impliziert natürlich auch, dass Menschen das durchaus unbewusst schaden können. Es gibt ja auch in der kritischen Psychologie natürlich die Kategorie des Unbewussten mit dem verinnerlichten Zwang. Wäre jetzt sozusagen meine Frage, wie geht ihr damit in eurer Arbeit um? Diese eher progressiveren Therapieschulen, welche das denn zum Beispiel wären? Die Frage geht an Ariane. Also. Ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle die Redeliste erstmal schließen. Wenn noch was Wichtiges, Dringendes ist, dann könnt ihr das natürlich noch, euch noch melden, aber ich kann es nicht garantieren. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass ihr so die Fragen irgendwie beantwortet oder darauf Bezug nehmt. Also, die erste Frage war mit Zusammenschlüssen, also mit, Wortmeldungen da oben. Also ich habe mir aufgeschrieben, ich weiß jetzt die Frage nicht, ich habe mir schon Antworten aufgeschrieben. Wie war nochmal deine Frage, bitte ganz kurz? Bitte? Ja, genau. Ja, ich wollte nur sagen, das Projekt, wo ich arbeite, ist ja kein rausgelöstes. Es ist ja den Zwängen der Finanzierung, der staatlichen Finanzierung, den Begrenzungen, den Auflagen permanent, ich sage jetzt mal so dramatisch, das auch nicht ausgeliefert. Das heißt, was da als Praxis ist, das meinte ich vielleicht auch mit den verschiedenen Ebenen, da auch politisch zu verhandeln, mit dem Senat zu verhandeln, sich zusammenzuschließen. Es gibt verschiedene Netzwerke von bundesweite und Berliner Netzwerke, zum Beispiel das Berliner Frauenprojekte-Netzwerk, wo einmal im Monat, also da bin ich immer hingegangen, über die politische Situation verhandelt wird, gesprochen wird, was an Kämpfen, an Medienarbeit, an Zusammenschlüssen notwendig gibt, worauf Aufmerksamkeit gelegt wird, wo Widersprüche eigentlich, also es ist, wo die Presse versucht wird, irgendwie für zu gewinnen und so. Also das gibt es auf Bundesebene beim Bundesverband für Frauen, Notruf und Beratungsstellen auch. Das gibt es dann auch zum Beispiel in dem neuen Netzwerk, neueren Netzwerk, zum Beispiel Verband gegen K.O.-Tropfen, wo sich Clubs und Kneipen und auch so Beratungsstellen wie Lara zusammenschließen und sagen, hey Polizei, glaubt nicht, dass alle Mädchen lügen, es gibt K.O.-Tropfen. Also zum Beispiel so eine Arbeit zu machen und sagen, die Bedingungen müssen verbessert werden. Das geht nicht nur auf der individuellen Beratungsschiene. Das wären Zusammenschlüsse und ich würde sagen, das ist eigentlich letztlich die Frage der politischen Kämpfe immer wieder und leider auch der sehr, sehr, sehr zähen Kämpfe darum. So, auch Gewerkschaften spielen da zum Teil natürlich eine Rolle. Ja, soweit zu dieser Frage. Dann die zweite: Widersprüche zwischen kritischer Psychologie, also nicht Theorie, ne? Kritischer Psychologie wahrscheinlich und Traumatherapie. Traumatherapie ist auch nicht gleich Traumatherapie. Das meisten denken immer an EMDR und so, aber das ist es gar nicht unbedingt. Also dieses mit dem Finger, also wo neuronale Vernetzungen aufgelöst werden und alles ist wieder schön. Es gibt ganz andere Ansätze von einer gesellschaftlichen Verhältnisse einbeziehenden Traumatherapie-Richtung. Was? Also so eine ressourcenorientierteren Ansätze. Das widerspricht sich, also ich finde nicht, das mögen andere anders finden. Es muss sich nicht widersprechen, weil zum Beispiel Luise Reddemann, die diese ressourcenorientierte Traumatherapie mitentwickelt hat, sagt, die Würde, das nicht ausgeliefert sein, das Mitbestimmen im therapeutischen Prozess, auf keinen Fall irgendwie bestimmt zu werden wieder, weil also das Gewalterlebnis ein Erlebnis ist, wo Ohnmacht ausgeliefert sein und nichts mehr tun können, die Hauptsache sind. Dem entgegenzustehen, da gibt es Ansätze in jetzt, ich sag mal, traumatherapeutischen Richtung, wo ich nicht unbedingt finde, dass es sich widersprechen muss, sozusagen. Also das sind aber auch, ist auch ein weites Feld, weil Traumatherapie ist ja auch was sehr en vogue ist. Ne? So. Niemand kann sich bewusst selbst schaden. Also genau, natürlich. Also viele Frauen, die sexuelle Gewalt seit der allerfrühesten Kindheit erlebt haben, schaden sich sehr viel selber. Also wir hatten eine Frau lange in Beratung, die trank jede Nacht Domestos. Ja? Wie lange geht sowas? Und die Selbstschädigung aber in der Weise zu ergründen, was für eine positive Funktion, die man hatte für eine Person und diese Sachen zu versuchen zu verändern, das ist, glaube ich, also ein Teil der Arbeit, das selbstverletzende Verhalten ist im Alltag sehr präsent, also das war an dich, ne? Mit dem, also das, und da würde ich sagen, braucht es wirklich auch noch also andere als kritisch-psychologische Zugänge für mich, um es zu kapieren, wie da Zusammenhänge sein könnten, um das zu verändern, also gerade bei schweren Dissoziationen, wo Menschen ja auch verschiedene Anteile ganz stark haben und einer vielleicht dafür sorgt, dass die Person nicht mehr lebt und sich versucht, selber zu töten. Oder das sind so die Probleme, wo ich denke, da machen wir auch gerade bei Lara ein politisches Projekt, dass die Versorgung und die Lücken für Menschen, die da Stützung brauchen, riesig groß sind und dass da eigentlich nichts an guter Infrastruktur da ist. Im Gegenteil, es ist eine totale Psychiatrisierung und Psychotisierung dieser Menschen, Medikalisierung dann noch, was aber nicht hilfreich ist so. Also das ist ein ganz riesengroßes Problem, dass die Sachen ja nicht bewusst selbstschädigend und auch sehr schwer zu kapieren sind, wie das funktioniert. Da gibt es dann wirklich so, ja, da würde ich sagen, dann gibt es auch Ansätze aus Kliniken, die ich hilfreich finde, um es zu verstehen. Nicht um jemanden abzustempeln. Ne? Das letzte, progressive Therapieschulen. Ne? Es wäre so schön, jetzt eine Schule nennen zu können. Ja, da machen wir alle unsere Ausbildung. Aber ich glaube, ich meinte eher solche Ansätze aus den einzelnen therapeutischen Richtungen. Sorry. Ich glaube, das gibt aus den psychosozialen Zusammenhängen viele Ansätze. Zum Beispiel hier im Haus ist ja, in der FU ist ja dieses David Becker, der viel zu Arbeit mit schwerst traumatisierten Menschen gemacht hat, wo einige gute Texte sind, zum Beispiel Trauma als gesellschaftliche Frage, also Flüchtlinge und Trauma, die machen Texte zu Kriegsgebieten, die heißen OPSI Consult, Office for Psychosocial Issues. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass mehr aus diesem psychosozialen Bereich da gut verwendbar ist, als aus der traditionellen bürgerlichen Psychologie. Aber es ist wirklich so ein Glauben von Ansätzen, Zusammenglauben. Ich glaube, ich kann vor allen Dingen zu dem was sagen, nachdem du gefragt hast, also diese Veränderungsperspektive, einmal über das, was mir die Leute einfach genannt hatten, aus ihren eigenen Praxen. Also es ist in Bezug auf Kürzungen beispielsweise, schilderten mir Leute ihre Aktivitäten auf kommunalpolitischer Ebene, wo sie Trägerzusammenschlüsse initiiert haben und erfolgreich für mehr Mittel für eben Kinder- und Jugendhilfeprojekte herausverhandelt haben, aber auch im Kontext auf nahegelegte Arbeitsweisen und Konzepte haben mir Leute berichtet, dass sie eben auch einfach problematische Punkte kritisiert haben und rückgemeldet haben und die nahegelegten Konzepte auch weiterentwickelt haben. Das so zu der inhaltlichen Ebene, und das ist jetzt auch so ein bisschen die Brücke zu dem, nachdem du gefragt hast, Jost, psychisches Leiden ernst nehmen. Also ganz deutlich wurde, was ein Thema, was sich quasi so durchzog durch die ganzen Ergebnisse, dass die Beschäftigten selbst sehr stark unter den hohen Arbeitsbelastungen leiden, dass es vor allem eine hohe psychische Arbeitsbelastung auch ist. Und ich denke, das kann man eben gerade auf dieser über diese gewerkschaftliche Ebene beziehungsweise auf der Ebene des betrieblichen Gesundheitsschutzes sehr ernst nehmen. Und da auch einfach die Ergebnisse nutzen. Also gerade das Arbeitsfeld der sozialen Arbeit ist eben überdurchschnittlich hoch tatsächlich mit psychischer Arbeitsbelastung quasi erschwert. Aber ich denke, durch diese Ergebnisse lassen die sich auch konkretisieren und eben auch zur Entwicklung von Instrumenten für den betrieblichen Gesundheitsschutz nutzen. Da gibt es bisher keine Instrumente und es gibt vor allen Dingen keinen etablierten Gesundheitsschutz im Bereich der sozialen Arbeit. Die Leute wissen meistens überhaupt nicht, dass sowas im Arbeitsrecht eben festgelegt ist, dass sie darauf Anspruch haben. Und das ist zum Beispiel ein Anliegen von mir, immer wieder auch zu verbreiten und zu erzählen, dass wenn man eben Arbeitnehmer ist in dem Bereich, dass es darauf einen rechtlichen Anspruch gibt, dass es dadurch, dass es Möglichkeiten eben gibt, da tatsächlich in einem eigenen Betrieb Verbesserungen zu erwirken, eben auch in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, und das aber jetzt allgemein zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen Gewerkschaften auch eine Möglichkeit sind, um Leute erstmal zu sensibilisieren für ihre eigenen Arbeitsbedingungen, dass die auch in der sozialen Arbeit nicht so sein müssen. Ja, dass vielleicht die Leidensfähigkeit bei Sozialarbeiter da sehr hoch ist, aber dass es keine Notwendigkeit ist. Also weil es ja einen auch unglaublich viele Ressourcen raubt, um sich eben auch Gedanken darüber zu machen, wie ich eigentlich inhaltlich meine Arbeit anders machen könnte. Und ein Projekt, was ich da eben auch mit angestoßen habe, ist beispielsweise eine Kampagne bei der GEW Berlin. Ich stehe auf Fair statt prekär. Da geht es im Prinzip darum, einerseits eben konkrete Forderungen zu formulieren, Bündnisperspektiven zu eröffnen, beziehungsweise auch Adressaten für die eigenen Forderungen auszumachen, da das ja auch im Bereich der sozialen Arbeit immer sehr schwierig ist. Ja? An wen adressiere ich eigentlich meine Forderungen für Veränderung? Also das mal zu konkretisieren und vor allen Dingen auch die Leute erstmal dazu zu motivieren, sich miteinander auszutauschen. Ja? Und wer da Interesse dran hat, auch hier Flyer, oder es gibt eben auch ja, jetzt noch eine andere Veranstaltung im Oktober bei der GEB, wo es eben auch darum geht, über prekäre Beschäftigungsbedingungen in der sozialen Arbeit und die Frage eben, ist man tatsächlich machtlos und was kann man auf gewerkschaftlicher Ebene tun? Das sehe ich große Schwierigkeiten, aber ich denke, es ist auch eine Möglichkeit, aber ein Raum, den man sich aneignen muss. Gewerkschaften machen nicht einfach was für einen, machen nicht einfach was besser. Man muss selber in den Gewerkschaften aktiv werden, sonst passiert da gar nichts, zumindest nicht im Bereich der sozialen Arbeit. Das zeigt sich erst an den Tarifverhandlungsergebnissen jetzt vom letzten Jahr, dass für die Sozialarbeit dann nichts passiert. So, vielleicht. Ich würde vielleicht auch nur kurz nochmal auf den Punkt eingehen, weil das ist was wir in unserer Arbeit tatsächlich als eine große Schwierigkeit sehen, wenn wir die kritisch-psychologischen Kategorien versuchen anzuwenden. Dass ja eben die kritische Psychologie in der Zeit entstanden ist und entwickelt wurde, wo es tatsächlich noch deutlich leichter war, für einen einfachen Arbeiter, für Arbeitslose und so weiter, in der gemeinschaftlichen Aktivität ihre Bedingungen direkt zu verbessern. Dass wir heute tatsächlich, ich meine, damals konnte man in eine Gewerkschaft gehen, man konnte vielleicht sogar in eine SPD gehen und damit noch seine Situation gemeinsam verbessern. Man hatte verschiedene Möglichkeiten. Und das ist heute ja tatsächlich ziemlich anders geworden irgendwie. Und wenn ich mir heute eben einen, zum Beispiel einen Teilnehmer bei uns über 40, keine Berufsausbildung seit 10 oder 20 Jahren arbeitslos, das ist einfach natürlich extrem schwierig, da irgendwie wirklich noch zu gucken, wie kann er jetzt eigentlich gemeinschaftlich nennenswerte Bereiche dieser Bedingungen irgendwie verändern. Und weil eben die Möglichkeiten, die früher nahe lagen, heute wirklich in ziemliche Unmöglichkeit gerückt sind. So wie eben in eine Gewerkschaft gehen, die zu verändern, in eine SPD gehen, in eine Linkspartei gehen. Das sind ja alles die Organisationen geworden, die irgendwie den Arbeitnehmern heute feindlich gesonnen sind. Irgendwie die Gewerkschaften, die drücken die Löhne, die SPD sägt am Sozialstaat irgendwie, die Linksparteien hier in Berlin genauso. Das ist schon eine krasse Konstellation, die man irgendwie berücksichtigen muss, glaube ich, bei den Analysen. Dass es heute wirklich, wirklich schwieriger geworden ist, was ich jetzt gar nicht pessimistisch meine, sondern einfach meine, dass da natürlich auch die therapeutische Praxis oder die psychologische Praxis natürlich wieder darauf verworfen ist, sich verbinden zu müssen mit sozialen Bewegungen, mit neuen Bewegungen, jenseits eben meiner Meinung nach dieser alten national orientierten Gewerkschaften, Sozialdemokratie und so weiter, die meiner Meinung nach mit Globalisierung und Wirtschaftskrise eben ziemlich ihren Standpunkt auf der Seite der Arbeitnehmer verloren haben. Ah, okay. Ja, du hast jetzt eigentlich schon fast unseren letzten Punkt ein bisschen angesprochen. Wir hatten noch den Punkt des Wunschkonzerts sozusagen. Was braucht man, Frau, für eine emanzipatorische Praxis von der kritischen Psychologie, von anderen Umgebungen? Ihr habt von Zusammenschließen gesprochen, von allen möglichen Ideen sind ja auch schon gefallen. Was sind für euch die zentralen Punkte einfach als Perspektive für eine Weiterarbeit? Brauchen wir eine kritisch-psychologische Therapie-Schule? Also sagt einfach mal, was euch da einfällt, was sind die wichtigsten Sachen? Ach so, wenn es schon alles, also dem, was ich gesagt habe, kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen, außer dass ich eben tatsächlich das nochmal stark machen würde, Gewerkschaften zumindest als eine mögliche Plattform da in Erwägung zu ziehen und da zumindest ich die Erfahrung machen kann, dass man offene Türen einrennt, wenn man sie denn mal versucht sozusagen zu öffnen und mal in Betracht zu nehmen. Und das Zweite, ich würde mich tatsächlich auch dafür aussprechen, Praxisforschung nach wie vor als ein ganz wesentliches Projekt wahrzunehmen, da auch, weil ich denke, das ist ein ganz wesentliches Scharnier einfach zwischen Theorie und Praxis. Und da, zu dem habe ich nichts gesagt, aber das glaube ich auch einfach wenn man Praxisforschung machen muss unter den Bedingungen, wie ich es gemacht habe, ist eine ganz wesentliche Frage, wie gelingt der Transfer wieder zurück in die Praxis? Und ich denke, das ist auch irgendwie ein Thema, wo man sich auch im kritisch-psychologischen Zusammenhang noch mal mehr Gedanken drüber machen müsste, als Aufgabenfeld für die Zukunft. Ja, oder vielleicht weniger noch als Ergänzung, finde ich, Praxisforschung, die dann zurück in die Praxis transferiert, sondern andere Kooperationen, andere Formen von Kooperationen, weil auch die Theoriepraxis ist eine begrenzte und die Praxispraxis auch. Und es geht nur darum, also ich würde sagen, das muss eine andere Form von Kooperation oder von Form von Erkenntnisgewinn, um mal aus diesem Forschungsbegriff, eine andere Form von Erkenntnisgewinn, sowohl aus dem Alltag der Praxis als auch dem Alltag der Theorieproduktion geben. Ja, also finde ich sehr richtig, die Punkte, erstmal lachen, die gemacht wurden, außer das mit den Gewerkschaften. Aber was ich noch hinzufügen würde, ist natürlich, was ich ja schon gesagt habe, ich finde Geld auch nicht so irrelevant. Also so Geld ist immer nicht schlecht. Und deswegen, also ich finde nochmal, macht euch mal Gedanken, ob ihr nicht das Prost ein bisschen unterstützen wollt. Auf der Webseite könnt ihr euch eintragen. Ja, ist natürlich auch keine, aber es ist beides schwierig, ne? Ist klar, jetzt Leute anzapfen ist schwierig, aber das sind wenigstens die richtigen, von denen man abhängig ist, eben wie gesagt, aber es ist natürlich auch blöd, wenn der Staat nur bestimmte Sachen, ja, eben aus den falschen Gründen, ne? Ja, genau, klar, schwierig alles. Was ich aber noch betonen würde, ist tatsächlich auch eben in diesen neuen Erkenntniswegen die Betroffenen einzubeziehen und eben ohne, dass man jetzt natürlich ihre unmittelbar geäußerten Wünsche als das Allerheiligste verklärt, zumindest die eben in den Prozess einzubeziehen, kann sehr gut tun, eben weiterhin kritischer Austausch, das wurde ja schon gesagt, aber gleichzeitig eben auch immer die Erkenntnis, dass natürlich die Probleme, mit denen wir im Therapiezimmer, so hattet ihr das in diesem Fragekatalog formuliert, die wir da haben, dass die natürlich nicht im Therapiezimmer gelöst werden können. Und dass so eine Vorstellung, dass man einfach mit ein paar Kniffen diese Probleme aus dem Weg räumen könnte, schon natürlich die erste Bedingung dafür ist, irgendwie die gesellschaftlichen Bedingungen so peu à peu auszublenden und immer mehr in seine kuschelige Couch sich zu legen und das immer stärker auszublenden, sozusagen. Ja. Ja, okay, dann würde ich einfach hier mal, das war ein schönes Schlusswort, mich herzlich bedanken bei euch und bei unseren Referentinnen hier und hoffen, dass ihr einige Anregungen bekommen habt, die ihr jetzt weiterhin in die Workshops tragen könnt und jetzt erstmal was Gutes zu essen bekommt.